Also, ein klassisch Liberaler spricht: Ich mag Descartes, ich mag Voltaire und Adam Smith und kann nichts mit Marx, Adorno oder Foucault anfangen. Ein Linksliberaler spricht dann darauf: Geht mir ähnlich, aber wir müssen was für die Bevölkerung tun, die die unteren 20% des Einkommens stellen. Und dann kommt ein Linksliberaler in Anführungszeichen und ruft laut: Schnappzieht, das sind Nazis! Und damit hallo und herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Geschichten, die das Leben schreibt. Ach, du warst auch in der Piratenpartei, ey, wusste ich gar nicht. Da siehst du mal. Ja, einen wunderschönen Tag der deutschen Einheit. Der deutschen Vielfalt heißt das. Nee, nur mein Leiche. Okay. Na gut, das ist ja kein großer Preis, Chris. Das ist schon okay. Der große Preis. Das wollte ich da auch nicht vom Band. Aber heute geht's kritisch zu bei uns. Kryptisch. Einigkeit und Recht und kritische Theorie, Bundeszentrale für politische Bildung. Hast du nicht was mit Blut und Mauern? Das fände ich cooler. Ja. Ach Leute, ach Leute. Vorweg will ich sagen, dass der Multikulturalismus historisch genauso eingestuft werden wird wie der Imperialismus, Kommunismus und Faschismus. Ja, aber erst später, wenn die Leute dann unsere Streams ausgraben, weißt du, so in 20 Jahren, gibt es dann Internetarchiv, Leute. Jo. Die Trümmer des Internets werden dann wieder zusammengesetzt, oder wie? Genau. Ja, aber hoffentlich sind es da nicht so BRD-Schauprozesse, wo man sagt, das sind Gedankenverbrecher, die wollten Faschismus betreiben. Die haben von Rechten geredet und von Meinungsfreiheit. Hey, aber Dann mal stehen die ganzen, weißt du, dann stehen die ganzen Normalitären da und sagen, ja, das sind Verbrecher. aber jetzt mal so eine halbernste Frage: Braucht man die Bundeszentrale für politische Bildung überhaupt? So von dem, was ich mitbekomme, finanzieren die und machen Sachen, die ja nicht unbedingt so bildend sind, eher so, ich weiß nicht. Was denn? Sie haben eine super tolle 450-Ausgabe von Margarete Stokowskis vorletztem Buch rausgebracht. Damit Margarete wenigstens ein paar davon verkauft. Ja, und von der Frau Ehmke auch, ne? Also nur die wichtigen Dinge. Also früher, ich kenne die noch von früher aus meiner Schulzeit, da gab es immer so Hefte zu verschiedenen Themen von der BPB. Das ist heißt, Weimarer Republik oder was, irgend so ein Scheiß, Adenauer oder. Feminismus. Nee, Film. eben nicht. Da ging es wirklich noch darum, dass du politische Themen irgendwie mit Quellen und Bildmaterial halt aufbereitet hast und hast dann halt einzelnen so Hefte rausgegeben, wo dann halt ein Themenkomplex drin behandelt worden ist. Sogar wenn ich meine, ich war damals halt Kind und Jugendlicher, aber ich würde sagen, das war sogar relativ neutral dargestellt. Die Idee war ja auch mal 52, als er eingerichtet wurde und noch Bundeszentrale für Heimatdienst hieß, die Erziehung zur De Demokratie, Reorientation für die Deutschen zu liefern. Und in der Weimarer Okay. Republik hattest du eine ähnliche Institution, was die Reichszentrale für Heimatdienst war. Also um sozusagen demokratisches Bewusstsein für parlamentarische Demokratie zu kundzutun und den Menschen einzudingsen. Kann Ja, man sich dann den. heute machen sie sowas mit Zivilgesellschaft. So wie die Ja. Amalie-Antonio-Stiftung zum Beispiel wird auch finanziert teilweise durch die Bundeszentrale, weil die ja offizieller Bildungsträger sind. Die Bundeszentrale. Das Und kommt mal ein bisschen progressive runter hier, Plan. Chris, bitte. Lustig finde ich in dem Zusammenhang mit dem, was Abel gesagt hat, halt die Einleitung des Artikels, den wir heute besprechen wollen. Seit einigen Jahren wird darüber diskutiert, ob politische Bildung kritisch genug ist. Dahinter steckt die Frage nach den grundlegenden politischen Zielen der politischen Bildung. Sollen die Lernenden das bestehende demokratische politische System akzeptieren oder sollen sie dazu befähigt werden, es zu hinterfragen, um es dann vielleicht zu verändern oder sogar zu überwinden? Ist mir irgendwie, also warum sollten wir jemanden finanzieren, der daran arbeitet, unser demokratisches System zu überwinden? Weil es die Zivilgesellschaft ist. Und ach, und Ja. wenn die Zivilgesellschaft mal wieder Bock auf Diktatur hat statt Demokratie, dann ist das halt politische Bildung, oder Jetzt was? hast du es Ja. verstanden. Ja, aber in dem Fall sind das ja die Guten und die wollen Liebe und Frieden organisieren. Und deswegen wäre das dann für die gut, die Demokratie zu überwinden und basisdemokratisch zu sein und den Leuten zu sagen, dass sie alles mitbestimmen dürfen. Aber dann hast du nur wieder eine kleine intellektuelle Elite, die von oben herab den Staat und die Gesellschaft lenken möchte. Das steht nämlich hinter dem kritisch dahinter. Kritisch ist in dem Zusammenhang ein Codewort für links oder hart links. Also es ist halt nur ein Reframing der Linken, damit sie besser auf die Menschen wirken, wenn sie jetzt schreiben würden, wir haben marxistische Ideen, die aber alle irgendwie in der Theorie gar nicht so gut sind, wenn man lang genug drüber nachdenkt, und haben dann später noch Einflüsse von zum Beispiel Freud mit aufgenommen und haben über die Gramsci-Linie ein bisschen mehr kulturelle Kritik mit dazu bekommen. Und weil halt der Marxismus an sich zu reduktionistisch aufs Ökonomische war. Und also es wird halt nicht so gut kommen, und deswegen hat man sich gedacht, mal fest, dieses Ganze, Marx lag falsch, aber wir wünschten, dass er richtig gelegen hätte, und haben noch andere Theorien drangepackt, und das nennt man dann kritisch oder halt kritische Theorie. Also das ist auch immer nur dem Westen gegenüber kritisch, das ist auch immer dasselbe Ding. So, du wirst jetzt irgendwie nicht Kritik an Südafrika hier irgendwie besprochen finden, das darum geht's auch nicht, bestimmt, das ist so deren Ding. An den Weißen in Südafrika mit Sicherheit. Ne? Ja, okay, ja, natürlich, ja. Dann muss man ja genau alle Details mit betrachten, weil nichts ist im Vakuum. Das heißt, du kannst auch nicht irgendwie einzelne Faktoren herausfinden, indem du schaust, okay, über die Geschichte hinweg, was ist wo passiert, weil Geschichte ist halt einfach so ein ganz feines Ding, kann man nicht machen. Vor allem viele politische Bildnerinnen und Bildner, die in der außerschulischen politischen Bildung tätig sind, die also beispielsweise für Gewerkschaften, Kirchen oder andere Nichtregierungsorganisationen arbeiten, fordern eine kritischere politische Bildung. Ja, das können sie ja gern fordern, weißt du, aber die zentrale Fragestellung ist ja, welcher Blick auf die Strukturen unserer Gesellschaft und auf die internationale Politik soll den Lernenden vermittelt werden? Ja, dann würde ich halt sagen, das persönlich finde ich die Fragestellung irgendwie irreführend, weil man eigentlich ganz klar sagen kann, okay, welcher Blick darf oder sollte nicht gegeben werden. Ja? Wenn man da nämlich irgendwie eine einzige Position drin findet, wenn man sagt irgendwie, wir würden gerne den Nationalsozialismus Leuten nicht beibringen, ja, wir würden gerne den Kommunismus den Leuten nicht beibringen, irgendwie die SED würden wir irgendwie gerne ausschneiden aus der Geschichte, ja, und außen vornehmen, dann hast du eigentlich immer so mit Propaganda. Also es geht nicht darum, dass du irgendwie dich entscheidest, welche Richtung du jetzt geben willst, sondern dass du keine Richtung irgendwie verheimlichst. Besonders, wenn du einen Bildungsauftrag hast. Ich meine, an sich, also jetzt in den ersten Zeilen von dem Ding steht ja nur drin, wir haben von stramm linken Leuten gesagt bekommen, wir sind nicht links genug, und weil die zu faul sind, eine eigene NGO oder ein Think Tank zu gründen, sollen wir jetzt denen das übernehmen, weil das denen halt eher schmeckt, wenn es mehr stramm links ist. Nee, so. Ich meine, die sollen das schon selber machen, aber halt Geld kriegen von denen natürlich. Also Förderung der Zivilgesellschaft, ja. Das gehört ja dazu. Wie gesagt, Amadeo-Antonio-Stiftung bekommt direkt Geld von denen in die Hand gedrückt und gesagt, hier habt ihr Geld, macht politische Bildung, so wie ihr das meint. Wer hat hier die Macht? Fragezeichen. Ja, im Grunde sind sich alle politischen Bildner einig, dass politische Bildung zur politischen Mündigkeit der Bürger und Bürgerinnen führt. Beitragen soll halt, ne? Politische Mündigkeit bedeutet, dass man sich über politische Sachverhalte ein unabhängiges Urteil bilden kann und weiß, wo und wie man sich selbst politisch beteiligen kann. Ja, das ist ein schönes Sentiment, das ist sehr, sehr toll, aber es ist so, Chomsky hat mal gesagt gehabt, dass wenn du halt so Zensur halt machen willst, ne, gib den Leuten ein einziges Thema, ja, und daran können die sich gern unterhalten und streiten und verschiedene Ansichten besitzen, aber außer diesem Thema können sie sich nicht wirklich auf irgendwas beziehen und darüber reden. Wisst ihr, wie ich meine? So, du hast dann halt eine Mündigkeit. Wo ist das denn der Fall im Westen? Also. Ja, nee, im Westen ist das halt jetzt gerade so nicht der Fall, aber das ist so das, was mit umso mehr Zensur man macht, dann halt ausgebaut wird, weißt du? Und wenn du politische Mündigkeit hast, ja, kannst du auch Zensur haben. Das ist halt genau das Ding. Du hast dann die Möglichkeit, halt ein unabhängiges Urteil zu bilden, aber zu einem bestimmten Thema, wo dann schon Sachen vorgekaut sind und du nicht wirklich mehr, ich weiß nicht, widersprechen kannst, weißt du? Ja. Also, ja. Ja, und zur politischen Mündigkeit gehört immer auch die Kritikfähigkeit. Eine mündige Bürgerin erkennt, ob beispielsweise eine rechtliche Regelung oder eine politische Entscheidung ihren eigenen Interessen widerspricht oder entgegenkommt, ob sie ihre eigenen Wertevorstellungen verletzt oder verwirklicht, und sie trifft ein begründetes politisches Urteil, ob sie diese für falsch oder richtig hält. Und dann wird dann ein Absatz drunter, wird der Sack zugemacht, wenn Mündigkeit und damit auch Kritikfähigkeit also unumstrittene Ziele der politischen Bildung sind, dann ist dann politische Bildung nicht automatisch auch immer kritische politische Bildung. Ja, ja, das ist halt das Ding. Und die kritische politische Bildung sind halt Leute, die sich zum Teil auf Marx beziehen in der kritischen Theorie, die die Theorien von Marx erweitert haben, und halt andere philosophische Ansätze, die man mit dem Skeptizismus aus der Antike vergleichen könnte, was in etwa die Postmoderne darstellt, die ja dann auch noch einen Bruch hatte mit Marxismus selber und auch mit der Aufklärung selber. Also Marxisten, dieser Spruch da, ne, der erinnert mich halt auch daran, dass so nach derselben Logik gesagt wird, hier, der Kapitalismus, ne, der hält uns immer alle für Sklaven, ja, wir sind alle Sklaven des Kapitalismus, da, es geht uns jetzt zwar vielleicht besser, so, wir leben länger, ja, als im Feudalismus damals, wo man da halt irgendwie wirklich Leibeigene waren, aber jetzt, ja, hat der Kapitalismus uns ja alle in seinen Griff, so, und das heißt, wir sind immer noch nicht frei, wir müssen immer noch weitermachen, und eigentlich gab das Problem schon immer, so, und man wird nie fertig. Oh Mann, ja, aber ich meine, das ist halt auch immer so einseitiges, dämliches Geschwätz. So, oh ja, du lebst in einer Gesellschaft, die vom Kapitalismus bestimmt ist. Okay, gut, was für Alternativen habe ich? Ich kann nach Venezuela gehen, ich kann nach China gehen, wo ich keine Demokratie und Kapitalismus habe, aber man so tut, als ob man noch ein bisschen marxistisch ist. Oder ich kann in den Wald gehen und selber Rehe jagen und meine eigene Nahrung aufbauen. Aber ja, so ein Stück weit unfrei bist du, wenn du was mit der Zivilisation zu tun hast. Und da gibt's aber auch kein Rauskommen. Und diese Idee, dass es so super wunderbar, romantisch und schön war, als Jäger und Sammler durch die Wälder zu ziehen, also das macht bestimmt mal Spaß für 2 Monate, aber halt nur dann, wenn du halt wieder in die Zivilisation zurückkommen kannst. Also ja. Würde ich behaupten. Ich habe bei einem Freund letztens so eine, irgendwie auch so eine Reality-Show oder so gesehen, wo Leute auf einsamen Inseln vor Kanada ausgesetzt werden. Mit einem Zelt und einem Feuerstein und irgendwie einem Messer oder so und einer Säge. Und die Leute waren irgendwie nicht besonders geil drauf, das länger als die nötige Zeit zu machen. Komischerweise. Ja, ja, Wunder was, warum, weißt du? Und dann überlegst du dir so, okay, was hatten wir vor der Industrialisierung für eine Lebensweise? Wir waren sässig und haben auf Feldern Früchte und Getreide und Kram angebaut. Ja, zur damaligen Zeit sind Leute regelmäßig verhungert, wenn es mal schlechten Wetter gab. Ohne Wettersatelliten und moderne Planung von Landwirtschaft werden auf jeden Fall oft Menschen hungern und oft auch nicht genügend Nahrung bekommen, überhaupt den vollen IQ auszubilden, den sie biologisch erreichen könnten. Mhm. Und dann, weißt du, komplett ohne Sässigkeit zu leben ist gammelig. Mit Sässigkeit zu leben, aber ohne Industrialisierung ist auch gammelig. Und einen Fabrikarbeiter von 1890 tue ich natürlich auch nicht beneiden. Aber der Witz ist, dass damals die Leute in die Fabriken gegangen sind, weil es auf dem Land halt noch härter war. Und ja, damals gab es ja auch noch die Kinderarbeit, wo man ja immer dem Marx das immer so zuschiebt, dass er sich darum gekümmert hat, dass Kinderarbeit halt verboten worden ist. Und zu dem Zeitpunkt, als die Politik was gemacht hat, hat sich das schon langsam überall durchgesetzt, dass es verboten ist. Das heißt, ein Trend, der sowieso schon da war, wurde von der Politik nur nochmal bestätigt. Und vorher war die Produktion einfach nicht hoch genug, um überhaupt Kinder nicht arbeiten zu lassen. Die wären halt sonst verhungert. So. Und dann ist aber wieder, der böse Kapitalismus. Weißt du? Ja, meine Güte. Ja. Ach, hier, manche Autoren argumentieren genau so. So schreibt zum Beispiel Klaus-Peter Hufer, einer der bekanntesten politischen Erwachsenenbildner: Warum müssen politische Bildner und Bildnerinnen immer wieder betonen, dass sie kritisch seien? Es wirkt wie ein Mantra. Nach meinem Verständnis ist politische Bildung immer kritisch, sonst wäre das, was da inszeniert würde, weder politisch noch Bildung. Es wäre Schulung, Indoktrination oder Agitation mit dem Ziel, Anpassungsbereitschaft der Teilnehmenden zu erzwingen. Es wäre keine Bildung, sondern ihr Gegenteil. Das finde ich sehr interessant. Also, Ja. weil das Also. ist nämlich genau eigentlich das Gegenteil beschrieben von dem, worum es eigentlich geht. Also, wenn man das umgedreht mit dem Schuh draus, muss man wirklich sagen. Also, Ja. diese kritische Kram ist ja genau darauf ausgerichtet, auf einen Punkt irgendwie anzukommen. Und das hat ja auch heute diese Sache mal wieder bewiesen mit diesem neuen Serie von Satirebeiträgen, die da in wissenschaftlichen Journalen später veröffentlicht worden sind. Ja. Ja, also dass man da nur die richtigen Sachen zitieren muss, die in diesem Bereich irgendwie Gültigkeit haben und dann winken sie da alles durch. Sei es nur irgendwie umgeschriebenes Kapitel aus Mein Kampf, was das ja auch so, diese Sachen da irgendwie dazu gehört hat. Also kritisch am Arsch. Also das ist einfach ein Ja. politischer Begriff, dieses kritisch. Und Und hier passiert, ja. auch wenn dann manche Leute irgendwie meinen, so, ja, das heißt einfach nur Dinge hinterfragen. Und das lernt man ja im Nein, nein. Grundstudium. Nein, Nein, absolut nein. nicht. Ja. Also, es Und heißt definitiv nicht nur einfach kritisch nachdenken, sondern kritische Theorie ist, Marx hatte zum Teil Unrecht. Wir finden aber, dass Marx wichtig ist und deswegen verwenden wir andere Theorien und vernudeln die mit in unsere neue kritische Theorie. Hauptsächlich Marx und Kultur und Marx und Freud. Das ist das, was die kritische Theorie der Frankfurter Schule ausmacht. Und Ich ja. finde es aber interessant, was Chris gesagt hat, dass halt, dass das Wort kritisch hier wird halt genauso entkernt wie Rassismus oder Sexismus und wird mit neuen Bedeutungen versehen, praktisch. Kritisch bedeutet also nicht mehr, wie hier nach Kant sozusagen, die sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, sondern es bedeutet, der Linie hinterher zu laufen, der anderen Leute, die auch alle kritisch an ihre pseudowissenschaftlichen Ergüsse schreiben. Es ist das Gegenteil von kritisch. Das ist 1984, Krieg ist Frieden, Ja, aber Lüge genau ist das ist ja der Wahrheit. Punkt von kritischer Theorie, dass du jetzt einfach Widersprüche, ja, nicht aufheben brauchst, sondern sagst, hey, das ist halt deine Meinung und jeder hat nur Meinung und es gibt nicht Realität und Wahrheit und Objektivität. Weißt du, Wissenschaft ist, wissenschaftlicher Ansatz so ist genauso wertvoll wie das, was wir hier als nicht wissenschaftlich bezeichnen würden, das ist wie Homöopathie. Ja, das heißt, Leute mit Homöopathie zu heilen, ist genauso viel wert und kann nicht negativ gesprochen werden, als im Vergleich zu ganz normal halt Medizin so. Ja, Ja. das ist unsere gesellschaftliche Ansicht daran. So Postmodernisten, einfach um das klar zu machen, weißt du, das ist so schlimm, ey. Die diskutieren teilweise darüber, dass halt einfach, was denn jetzt größer ist. Ist jetzt eine Giraffe größer als eine Maus? Weißt du, so Ja, dann. das ist aber kulturell konstruiert und das kann man so nicht genau sagen. Also, das wäre ein postmoderner Satz. Also. Ja. Und aber auch im Marx ist ja auch mit, dadurch, dass du ja die Produktionsmittel hast und die Produktionsmittel alle gesellschaftlichen ja, Prozesse steuert sozusagen, Religion, Ideologie, Medien, Presse, die sind alle dadurch geprägt, dass sie halt beherrschen Produktionsverhältnisse rechtfertigen sollen. Und damit hast du ja auch eine Polylogik, also eine Mehrfachlogik, je nach verschiedener Klasse. Also, und dann hier anzukommen und den Leuten zu erklären, also Logik. Also logisches Verständnis kann man in Subgruppen teilen, was halt bei kritischer Theorie mitschwingt, ist halt Quatsch. Und ich meine, bei der Postmoderne gehen sie ja noch weiter. Da sagen sie, ja, es gibt so viele Polylogiken, dass selbst auch der Marx nicht richtig lag. Also, Ja, ist es und dann wie das dann jetzt echt. hier weitergeht in diesem Kram, finde ich genauso verkehrt und eigentlich auf den Kopf gestellt, dass sie jetzt hier meinen, dass im Englischen Education, Erziehung und Bildung heißt und im Deutschen, dass Bildungs einfach nur irgendwie Wissensvermittlung irgendwie bedeuten soll. So, weil ich habe ehrlich gesagt genau das gegenteilige Gefühl, dass es halt in Deutschland mit Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und dauert da so ein Kram und diesen ganzen Nie wieder Krieg und Zeug, halt gerade darum geht, irgendwie den Leuten ein bestimmtes Bild in den Kopf zu impfen, wie man sich moralisch irgendwie zu verhalten hat und viel wie das eigentlich Vorreiterrolle einnimmt vor allem anderen. Also vor Wissensvermittlung oder so. Und dass auch diese Idee, dass es irgendwie sowas gibt wie Wissen, was irgendwie gefährlich sein könnte oder so, in Deutschland noch eher verbreitet ist als im angelsächsischen Raum. Ja, Und definitiv, deswegen ja. stehen mir auch immer die Haare zu Berge, wenn ich diese Politiker in Deutschland Und da schließe ich auch die FDP eindeutig noch mit ein. Immer nur davon reden höre, dass es irgendwie heißt, so ja, wir Bildung, wir brauchen mehr Bildung und so, weil ich das definitiv definiert haben möchte. Also diesen Begriff der Bildung. Weil es wird immer so getan, als wüssten wir alle genau, worum es geht bei Bildung. Und das ist, glaube ich, meistens noch wieder so ein Punkt, wo man wieder die Sachen bewusst ein bisschen schwammig hält, damit jeder halt das einsetzen kann, was er für richtig hält und sich dann so denkt, ja, genau, das ist ja eine gute Sache, weil das wäre ja dann genauso, wie ich mir das vorstelle und das wäre ja dann eine gute Sache. Ja. Aber im Endeffekt müssen die Leute wirklich sagen, was sie damit meinen, weil wenn sie nämlich damit meinen, wir brauchen irgendwie hier Amadeus-Antonio-Stiftung und irgendwelche Kämpfe gegen toxische Maskulinität und so ein Bullshit, und den Leuten irgendwie einreden, dass sie kaputt sind und ihre Männlichkeit überwinden müssen oder irgend so ein Zeug. Nee, dann tut mir leid, dann will ich das nicht haben. Also. Ja, garantiert nicht. Und in der Antonia Amadeus Stiftung, die haben ja auch schon in ihren Broschüren dieses White Male Privilege Kram, tun sie zwar nicht so ganz knallhart rausprusten und tun es noch so verbal so verpacken, dass es nicht ganz so hart progressiv rüberkommt, aber das verwenden die ja auch. Also progressiver Stack, Privilege Theory, das sind die auch schon längst angekommen. Also haben wir auch schon gelesen bei denen. Und dann auch dieses Zitat von Kant, was die hier verwenden, weißt du. So, Werte der Aufklärung, und er steht für die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ja, aber weißt du, so der Mensch kommt auf die Welt, der hat seine genetischen irgendwie Voraussetzungen da mit sich, dann kommen da noch irgendwie gesellschaftliche Sachen mit dazu, aber Aufklärung heißt nicht, dass man sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen bedient. Das heißt so, du hast schon die Möglichkeit, durch Leitung von anderen Leuten Informationen, die du vorher nicht bedacht hast, mit einzubeziehen. Die Idee von Aufklärung ist ja auch nicht, dass man den Leuten sagt, wie sie, was sie zu denken haben, sondern weißt du, wie sie einfach die falschen Sachen einfach ausschließen aus der Realität und es dann heißt, weißt du was, nee, so irgendwie ist das mit Gott ein bisschen seltsam, so warum glauben wir dann alle daran? Das ist so Aufklärung. Weißt du, da geht es nicht darum, dass man dann sagt, hey, ihr habt mir jetzt zu glauben und wenn nicht, dann seid ihr die Bösen. Ja, deswegen habe ich jetzt hier nochmal hochgescrollt, ne? Sind hier die Leute, über die sie hier reden. Ja. Gewerkschaften und Kirchen. Kirchen. Ja. Und bei Kirchen meinen sie jetzt hier, die wären irgendwie dafür, dass die Leute ohne Leitung eines anderen irgendwie zur Einsicht kommen, was irgendwie richtig und falsch ist oder was. Ja, im Leben nicht. Das, auch das genaue Gegenteil ist der Fall. Und genauso auch mit Gewerkschaften und irgendwelchen AA-Stiftungen und so. Also. Ja. Vor allem hat Kant auch selbst geschrieben gehabt in dann späteren Schriften darüber, dass das Individuum eigentlich wie so ein Stück Holz ist, das erstmal geschnitzt werden muss von der Gesellschaft. Und wenn der sich widersetzt, so als Individuum, dann ist es scheißegal, weil das Wohl aller und so. Allah. Aber es ist halt schon echt frech, dass es so mit sich Kant-Zitat bedienen, um dann aber hier jetzt weiter unten historische Anknüpfpunkte, und da kommen sie jetzt mit kritischer politischer Bildung, die aus den 60er und 70er Jahren in politisch links stehende, politische Bildende, die damals gängige Theorien und Praxis politischer Bildung als affirmativ angegriffen haben. Erziehung zur Anpassung hieß eins der bekanntesten Bücher. Also weißt du sagst erst ja, wir wollen ja nur kritisches Denken vermitteln, dass man nicht alles gleich runterschluckt. Und weiter unten sagt man jetzt, hey, guck mal, die kritische politische Bildung, die wir meinen, ist politisch links. So, da. Ja, weißt du, und genau das ist ja das, was ich meinte am Anfang. Weißt du, dass wenn du halt Bildung machen willst, wenn du Leute aufklären willst, dann darfst du keine Gruppe an Ideologien haben, die du Leuten nicht genauso beibringst wie alle anderen auch. Ja, und wenn du das so machst, wenn du das schon anfängst und a priori sagst, ja, es gibt halt diese eine Gruppe von Ideologien und die haben uns diese Werkzeuge jetzt geschenkt, ja, und damit können wir alles kritisieren, außer sich selbst, so, außer die Ideologie, die uns diese Werkzeuge gegeben hat, ja, dann hast du da einfach eine Inkonsistenz. Du kannst dann nicht sagen, dass es philosophisch überhaupt was wert ist, ja, so, du musst halt dafür sorgen, dass deine Philosophie auf sich selbst und andere Dinge auf der Welt halt anwendbar ist. Sonst, ja, cool, kannst es auf alles andere anwenden, weil das so flexibel ist. Aber was soll man damit machen, wenn es nicht auf einen selbst noch passt? Weißt du, das könnte man verbessern. Ja, ich finde es auch vor allem lustig, dass sie ihnen nicht auffällt, wie sich halt diese, also das, was sie hier schreiben, der historische Anknüpfungspunkte, will ich nochmal aufgreifen, dass sie ja quasi damit selber sagen, dass dieser Kram früher irgendwie vielleicht mal bedeutet hat, dass man nicht irgendwie der Kirche oder so hinterher dackelt. Aber jetzt habt ihr ja selber ja eingesehen in eurem Pamphlet hier schon, dass sich ja da die ganzen Zusammensetzungen jetzt komplett geändert haben. Ihr seid jetzt die Kirche, ihr seid jetzt diese orthodoxen Clubs irgendwie. Aber schreibt euch immer noch diesen Kritikkram auf die Fahne, redet irgendwas von Machtverhältnissen, die es angeblich irgendwo gibt und gegen die ihr ja vorlaufen müsst und meint irgendwie, alles wäre gerechtfertigt, so wie dieser Journalisten-Heini davon wegen, weil wir uns ja im Ausnahmezustand befinden und deswegen können wir Objektivität über Bord werfen und so weiter und so fort. Ne? Also. Ja. Du hast dann halt, wenn die Leute da jetzt gerade zuhören, ne, dann irgendwie vielleicht ein bisschen sich dran reiben, wie wir hier kritisch, also den Begriff von kritisch schon so auseinandernehmen, ja. Da schreibt das BPB einfach selbst hier schon drin, ja, wie schon ihre Vorläufer in den 1960er und 1970er Jahren bezeichnet sich die aktuelle Befürworter einer neuen kritischen politischen Bildung auf die kritische Theorie der Frankfurter Schule, vor allem auf die Schriften von Theodor W. Adorno. Ja, und Adorno hat halt einfach so ein Büchlein geschrieben, auf das sich halt so viele Leute aus irgendeinem Grund beziehen, was da einfach sagt, guck mal, ich werde einfach mal jetzt so Dialektik betreiben, ja, auf die Aufklärung angewendet, und dann sage ich, weißt du was, durch die Aufklärung gab es Nationalsozialismus, der Holocaust kam durch die Aufklärung. So, es ist so, ja, daneben lehnen sie sich an. Jazzmusik ist was für faschistisch, das ist nach wie vor mein Lieblingsding. Also daneben lehnen sie sich an andere theoretische Ansätze an, wie die des französischen Soziologen Pierre Bourdieu oder der postmodernen Autorinnen, was? Also, das ist eine Aufzählung, ja toll. Der postmodernen Autorin, okay, Michel Foucault, Judith Butler und Chantal Mouffe. Ja, das Ding ist halt hier, Theodor W. Adorno, ja, er hat sich dem Marxismus verschrieben und er hat sich Kultur angeschaut in der Gesellschaft. In der Frankfurter Schule gab es auch Leute, die eher den Freudomarxismus sich hingegeben hat, wo man die Ideen von Freud, also dass es ein Unterbewusstsein gibt, Super-Ich und Ego etc., dass man das mit einer marxistischen Linse analysiert. Und da ist halt auch die Frage so, ja, ich will jetzt nicht, dass die Ideen da irgendwie klein gehalten werden oder dass man die nicht auch den Leuten irgendwo beibringt oder drüber reden kann, aber anzukommen und zu sagen, es ist neutral, wenn da Marx dahinter steht und man gleichzeitig auch Gulags hat, dann denke ich mir so, Herr Leute, Alter, die erste Generation von Menschen, die aktiv versucht haben, Marx seine Ideen umzusetzen, haben Millionen Menschen in Konzentrationslagern verheizt. Jetzt habe ich hier einen Theodor W. Adorno, der mir erklärt, dass die Aufklärung menschenfeindlich ist, der in seinen Schriften sagt, dass dass von der Art und Weise, wie die Sowjetunion totalitär ist, es keinen großen Unterschied gibt, wie jetzt die USA oder Europa, also die demokratischen Staaten, totalitär sind. Der beides auf eine Stufe setzt, das Leben innerhalb der Sowjetunion, wo du in Konzentrationslager gesteckt worden bist, und den USA. So, das ist ein und dasselbe so. Und darauf soll ich jetzt aufbauen und mir Gedanken machen so und nicht irgendwie einen faden Beigeschmack haben, wenn das einen politischen Drall hat. Also spätestens wenn halt jemand nach Amerika ausreist, da an der Ostküste sitzt, ja, und depressiv ist, weil alles, was in Amerika so ist, durch Kapitalismus aufgebaut wurde und man aber selbst aus so einer marxistischen Ecke kommt, ja, und man sich dann nicht irgendwie überlegt, hey, weißt du was, vielleicht sollte ich es mit dem Marxismus lassen, sondern sagt, hey, lass uns das doch einfach auf Kultur anwenden, weißt du? So, lass doch einfach hingehen, ja, und in akademischen Kreisen Leute indoktrinieren an Unis, ja, dass die dann rauskommen und dann für ihre weiße Schuld da irgendwie büßen müssen, weißt du? Sachen eben. Ich finde es auch interessant, dass man ja hier in dem Vorspann hat man ja darüber gesprochen, dass es kritische Bildung auch dazu ermächtigen soll, praktisch über die Demokratie nachzudenken und falls nötig auch die Demokratie zu überwinden. Dass das ja aber auch wieder nur in eine Richtung gedacht ist. Ja? Gleichzeitig wirft man ja der AfD auch vor, sie wolle die Demokratie in Deutschland überwinden, auch wenn ich dafür bisher noch keine Ansatzpunkte bei der Partei gefunden habe. Aber man wirft es ihr vor. Und wirkliches, freies, kritisches Denken würde ja auch bedeuten, wenn sich dann eine gewisse Menge Leute dafür entscheiden, dass rechte Ideen gut sind, würde es in die Richtung gehen. Aber das ist ja überhaupt nicht gewollt hier. Hier ist ja nur gewollt, dass kritische Theorie oder kritische Bildung dazu befähigt, das Land in eine progressive linke Richtung zu verändern. Also es geht hier gar nicht um politische Bildung, sondern es geht darum, einen Weg zu zeichnen, den man gehen kann. Und andere Wege abzusperren und Verbotsschilder hinzustellen. Und das ist das Gegenteil von kritischem Denken eigentlich. Und zum Beispiel Michel Foucault, also ich habe von ihm auch ein Buch gelesen und ich habe auch die Zusammenfassung von seinen Ideen in einem Buch von Douglas Kellner gelesen, was ein postmoderner Denker war. Der hat ein Buch geschrieben, was die verschiedenen postmodernen Denker sich anschaut, so was sie an Ideen vorgebracht haben und der dann die abklopft, wie man die denn sozusagen marxistisch weiterverwenden kann. Und er hat zum Beispiel auch als Theodor W. Adorno als Proto-Postmodernisten beschrieben. Und ich kriege hin und wieder mal sozusagen Kritik, wenn ich die Begriffe vernudel und die manchmal so verwende, dass man nicht genau weiß, was gemeint ist. Aber kritische Theorie und Postmodernismus sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sozusagen die Postmoderne sagt, es gibt kein Zentrum, es gibt kein Metanarrativ, es gibt keine Möglichkeit, die Gesellschaft zu erklären und sich anzuschauen. Und die kritische Theorie sagt, wir haben Marxismus, der aber nicht unbedingt von der Theorie her stark genug ausgereift ist und wir müssen uns die Gesamtgesellschaft angucken mit unseren neuen Kategorien, die wir uns überlegen. Also sozusagen, es sind zwei verschiedene Sachen, aber innerhalb der Schriften von Theodor W. Adorno siehst du sozusagen einen proto-postmodernistischen Gedankenfaden. Und von Judith Butler habe ich auch schon ein Buch gelesen, Gender Trouble, die bezieht sich ja auch auf Michel Foucault. Sie verwendet auch den Begriff Phallogozentrism. Der kommt von Derrida. Derrida und Foucault sind beides Denker der Postmoderne und die sind allerdings so von ihrer Art und Weise eher für zwei unterschiedliche Menschen Schläge, würde ich jetzt behaupten, weil Michel Foucault ist eher so in der Schiene, dass dass alles Wissen immer mit Macht verbunden ist und dass zum Beispiel in einer Schule oder im Militär, dass es überall in der Gesellschaft sozusagen feine Verwebungen von Macht gibt, die auf das Subjekt wirken. Und der Derrida, der war eher so, dass er eher einen linguistischen Ansatz hatte, der auch aus dem Strukturalismus kommt. Und der hat sich eher sozusagen darum bemüht, festzustellen, dass es außerhalb des Textes keine Ansicht gibt und dass alles, was wir denken, wir auch immer in Text denken und dass Text aber immer linguistisch ist und dass Sprache immer nur dadurch eine Bedeutung bekommt, dass es ein Gegenteil gibt, also sozusagen eine Binarität, daher auch Queer Theory, was später da rauskommt und diese Binarität wäre Tag und Nacht. Tag macht nur Sinn, wenn ich Nacht habe. Und Derrida, der kam dann sozusagen an, der hat gesagt, jegliche Art und Weise, wie du sprichst, ist immer nur ein selbstreferenzielles System. Das heißt, jedes Wort kann erklärt werden durch andere Wörter, wo du aber wieder eine andere Bedeutung hast. Und er war so ziemlich stark linguistisch, strukturalistisch geprägt. Und Chantal Mouffe, die war Postmarxistin. Also das sind alles verschiedene Konzepte und das sind Konzepte, über die man sich auch stundenlang unterhalten kann. Das Interessante ist aber, dass auf der progressiven Seite am Ende dann was rauskommt, wo du ein bisschen Theorien vom Habermas nimmst, wo du ein bisschen Theorien von Adorno nimmst aus der kritischen Schule, wo du Theorien von Michel Foucault, Kimberly Crenshaw, Judith Butler, Chantal Mouffe nimmst. Die Crenshaw, das ist die Frau, die uns das Wort Intersektionalität gebracht hat, die hat sich speziell auf Michel Foucault und die Postmoderne bezogen in dem Text, der was 13.000 Mal oder über 10.000 Mal zitiert worden ist, indem sie die Intersektionalität sozusagen entdeckt hat oder als Theorie aufgestellt hat. Dann gab es damals noch eine zweite Frau, die dieselbe Theorie auch aufgestellt hat, die gleichzeitig mit ihr draufgekommen ist. Aber wenn sozusagen jemand akademisch arbeitet und versucht, SJWs zu verstehen, ist es mir unerklärlich, wie man nicht bei kritischer Theorie und nicht bei der Postmoderne, bei den Dekonstruktivisten und bei den Poststrukturalisten rauskommen kann. Da habt ihr es. So schließt zum Beispiel der Erwachsenenbilder Helmut Bremer sich der Analyse Bourdieus an, nach der die Herrschaftsverhältnisse dadurch aufrechterhalten werden, dass wir Einteilungen der Menschen in Männer und Frauen, in politische Experten und politische Laien so tief verinnerlicht haben, dass wir die daraus folgenden Benachteiligungen und Bevorzugungen nicht mehr in Frage stellen. Was ist das bitte für ein Vergleich? Männer und Frauen, politische Experten und politische Laien. Ja, aber mir wird dadurch jetzt einiges mehr klar. Also zum Beispiel wie sowas wie jetzt letzte Woche, wo ich gelesen habe, von der FAZ, von der verdammten Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da irgendwie Margarete Stukowski hochgelobt wird für die wichtigen Observationen, die diese Frau doch irgendwie macht in dieser Gesellschaft. Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, oder auch so eine Karriere von der Sophie Passmann oder so, das ist eigentlich gar nicht anders zu erklären, außer darüber, dass sie irgendwie jetzt mittlerweile schon der Meinung sind, dass sie halt das auch wieder auf den Kopf gedreht haben. Also so jede Frau, die ankommt, ist halt eine politische Expertin und jeder Mann hat halt einfach nicht die Lived-Experiences, um überhaupt quasi irgendwas dazu beizutragen zu diesen ganzen Fragestellungen oder so, keine Ahnung. Aber so kommt es mir mittlerweile wirklich vor, dass sie das halt auch wieder auf den Kopf gedreht haben. Ja, aber ich verstehe überhaupt nicht, wie die darauf kommen, halt diese beiden Gruppen zu vergleichen. Also Männer und Frauen. Ich kann mir ja nicht aussuchen, ob ich jetzt mit oder ohne oder wie auch immer auf die Welt komme. Aber politischer Experte und politischer Laie, das sind Dinge, die man sich erarbeitet. Also entweder man macht halt nichts, dann ist man politischer Laie, oder man interessiert sich ein bisschen für das, was in der Gesellschaft vorgeht. Dann kann man politischer Experte werden. Und wollen die jetzt dann in die nächste Polit-Talkshow, laden wir dann einfach 5 durch Zufallsgenerator ermittelte Menschen ein? Nee, sitzen das müssen schon Frauen sein. Weil. Ach so, okay. Dann laden wir da über Zufallsgenerator ermittelte Frauen ein und die unterhalten sich dann über Steuerpolitik, auch wenn sie gar keine Ahnung davon haben. Die haben auf jeden Fall Ahnung davon, weil die ja wissen, wie unterdrückt sie sind. Also deswegen, das ist ja gar nicht so. Wenn du die per Zufallsgenerator auswählst, könnten ja auch so Frauen dabei sein, die vielleicht diesen ganzen Blödsinn ablehnen. Ja, deswegen machen die ja sowas mit dem Zufallsgenerator nicht, sondern die laden immer wieder die gleichen ein, wie wir ja auch schon gemerkt haben. Ja, also aber, das ist genau dieses Denken, das frage ich mich echt, warum mich das wundert, weil das sehen wir überall, dieses Denken, dass nur die meinen halt so, ja, früher war das so, dass die Männer immer die Experten waren und dann sind sie jetzt der Meinung so, ja, das haben wir jetzt überkommen irgendwie so und jetzt sind die Frauen auch die Experten und irgendwann sind sie dann jetzt nur die Experten, weil ja außer den Frauen und so ein paar Leuten wie dem Typen hier von der High for She, was wir hier letzten Sonntag hatten, ja gar nicht wissen, wie das mit der toxischen Maskulinität und diesen ganzen Dingen da irgendwie ist. Weil das sehe ich noch nicht hinterfragt bei der Bundeszentrale für politische Bildung, dieser ganze Humbug. Und der. Ja, das wäre mal schön, wenn sie das kritisch hinterfragen. Wenn sie mal Foucault kritisch hinterfragen oder Theodor W. Adorno hinterfragen. Weißt du, das wäre doch mal was Interessantes. Aber da kommt es dann wieder so, nee, das sind ja die kritisch denken. Das sind ja die guten Konzepte. Ja, weil hier die scheiß Margarete Stukowski können sie verlegen. Aber hier dieses Bild von dem, dieses Buch von dem, wie heißt der, Glückstern oder so, was du letztens hier vorgestellt hast, Ebel, mit Marxismus und Gulag. Der André Glucksmann, ja. Ja, das kannst du dir nur gebraucht kaufen. Ja, und dann du hast gebraucht und außer Druck. Das Buch gibt's nicht mehr zum Drucken und ich habe mir überlegt, ob ich den Verlag anschreibe und nach einer PDF frage, um das einfach nur auf Amazon für was weiß ich 10 Cent reinzustellen, weil es ein gutes Buch ist und sich halt mit Konzentrationslagern beschäftigt. Du kannst es auch googeln. Den Spruch, der am Eingang von dem Gulag in Russland am Eingang vom Tor war und du hast in Deutschland ein fucking Ergebnis mit Anführungszeichen und ohne Anführungszeichen hast du irgendwie 3000 Ergebnisse und mit Arbeit macht frei hast du Millionen und ey, der Russisch, der braucht keine Millionen haben, aber irgendwie, ich weiß nicht, 50.000 oder so, nicht 1 und 3.000. So, es gibt ja, mehr Beiträge zu jedem x-beliebigen Videospiel. So, und es geht da um Millionen Menschen, die gestorben sind. So, die zu Tode gearbeitet worden sind, zu Tode gehungert. Die Menschen haben sich verstümmelt, weil sie es dort nicht ausgehalten haben. Und daran erinnern wir uns nicht, weil Gründe. Weil das anders war und das die Sprache kann man nicht verstehen. Das ist ja. Egal. Ja. Ja. Weißt du, aber genauso so diese Art von Schrift hier, was hier gerade in diesem Text steht, ja. Oh, Leute, also wenn ihr, einfach nur so ein Gegengift wollt für all dieses postmoderne Zeug, dann könnt ihr einfach hingehen und wenn ich jemand sagt, ja, warum magst du denn den Postmodernismus nicht? Kannst du sagen, ja, guck mal, der Postmodernismus sagt halt einfach einen Satz, ja, der halt einfach aber eigentlich als Widerspruch dann verwendet wird, weißt du? Und der Satz, der Postmodernismus ausmacht, ist, nichts ist wahr. Weißt du? Aber der Satz, nichts ist wahr, muss den Wahrheitsgehalt wahrhaben, damit er stimmt, damit du darauf dann was aufbaust. Ja? So, aber wenn du hingehst und sagst, ja, nichts ist wahr, dann sagst du im Endeffekt einfach nur, dass wenn dir Leute widersprechen und sagen, ja, Moment, halt, stopp, so ist es aber nicht, weil guck mal hier, ja, kannst du sagen, ja, es ist halt Meinung. So, das ist deine Ansicht aus deinen gelebten Erfahrungen und das ist meine Ansicht aus meinen gelebten Erfahrungen. Und aber auch die Frage, ja, okay, cool, so, warum machen wir das dann denn nicht so, wie das andere vielleicht realistischer gelebt haben und nachvollziehen können und dann einfach irgendwie die Folgen der Realitäten, der wir alle leben, besser vorhersagen können durch ihre gelebten Erfahrungen. Heißt es, nee, Moment, halt, stopp, weil, nee, das darf man nicht, denn es geht ja um Minderheiten. Ja, das Ding ist ja auch zum Beispiel Jean-Francis Lyotard, der hat in seiner The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, der hat ein Buch darüber geschrieben, wo er sozusagen die Theorie von Postmodernismus vorstellt. Und das komplette Buch ist logisch geschrieben im normalen Zusammenhang, wo er aber halt erklärt, dass halt das alles keinen Sinn macht, weil es alles selbstreferenziell und du kannst nichts wissen und über alles macht und jeder hört was anderes, weil es gibt jemanden, der zuhört, jemand, der das beobachtet und jemand, der Empfänger von der Botschaft ist und da wir ja nicht wissen, wo die Wörter herkommen und in einer Definition von dem Wort 5 Wörter drin stecken, können wir niemals wissen, was irgendwer irgendwie gemeint hat, wenn er irgendwas sagt. Und da denke ich mir so, ja Leute, ihr macht einfach eine Attacke auf die Aufklärung, auf die Renaissance, auf das, was man Enlightenment nennt, so. Und ohne Enlightenment kannst du halt auch Nazis nicht angreifen, so. Und wenn ich dann aber sage, ja Postmodernismus, da steckt auch ein bisschen Gulags sind in Ordnung und Holocaustleugnung drin, dann sagen die Leute wieder, nee, das haben die ja nicht damit gemeint. Nee, haben sie, wenn man ihre Konzepte ernst nimmt, meinen die das damit. Aber ja. Also, noch konkreter fragt Juliane Hammermeister unter Rückgriff auf Foucault, ob nicht durch Lernverträge oder Lernzielvereinbarungen Schülerinnen und Schüler in die Rolle von freiwilligen VertragspartnerInnen und Partnern gedrängt werden, obwohl sie in Wirklichkeit gar keine Wahl hatten, den Vertrag abzulehnen. Der Verweis auf den Vertragsschluss kann dann von Lehrenden und Eltern dazu genutzt werden, die Lernenden noch subtiler als bisher zu kontrollieren und zu steuern. Also in kurzen Worten ausgedrückt, Schulpflicht ist Nazi. Ja, und das Ding ist doch auch, du willst jetzt ein eigenbestimmtes Leben führen. Was brauchst du? Eine annähernd gute Bildung, damit du eventuell irgendwo studieren kannst, damit du der Ingenieur und nicht der Bandarbeiter bist. So. Und wie hilft jetzt dieses Kauderwelsch, dieser geistige Dünnschiss, eine ordentliche Bildung zu erhalten, ja. Deine Eltern werden dich anmeckern, ja. Dein Lehrer wird dich anmeckern, ja. Und du hast keinen Bock zu lernen, aber du solltest lernen, weil du es später bereust, wenn du im Monat nicht so viel Geld machst, weil du nicht gelernt hast. So. Und dann sagen sie hier, ja, das ist aber eine Form der Kontrolle, wenn du deinem Kind sagst, dass es lernen muss und in der Schule, ja, das ist ja immer nur zur bestimmten Zeit, das ist Kontrolle, Noten, das dient der Kontrolle. Die Menschen, die sind ja ständig überwacht und das ist ja totalitär. Ja, wie hilft jetzt dir am Ende des Monats irgendwie Geld auf dem Konto zu haben, als normaler Bürger. Es ist sogar noch leichter als das, okay? Die Idee ist ja, dass diese Bevormundung, ne, so als das Problem dargestellt wird, aber eigentlich ist Bevormundung und irgendwie so die Möglichkeit der Person zu sagen, was besser für sie ist, ein komplett empathischer irgendwie Prozess, ja. Das Schlimmere ist ja eigentlich, wenn du sagst, hier, du hast keinen Willen zu äußern, ja, so, und nicht, hey, das, was du da möchtest, würde dich zu so und so Folgen bringen. Pass doch bitte auf, was du machst, denn in Zukunft möchtest du doch auch noch existieren, weißt du? So, das ist so der Sinn davon, ja. Wenn wir schon da hingehen und sagen, ja, Bildung generell ist halt immer sehr, sehr problematisch, dann sollten wir halt hingehen und Schulen jetzt einfach schließen, so. Aber dann werden die Leute trotzdem Sachen denken. Die werden halt nur vielleicht Sachen denken, die schon irgendwo geschrieben stehen. Und es leichter wäre, wenn es eine Bildungsinstitution gibt, die dir das sagt. Sorry. Ja, aber das mit den Schulen schließen wäre dann eventuell auch wieder eine gute Nachricht für die Leute, die immer behaupten, dass IQ nicht so wichtig ist. Weil Schulen tun ja den IQ leicht erhöhen pro Schuljahr. Und aber an sich ist natürlich, IQ ist gar nicht wichtig so. Kann man komplett drauf verzichten. Deswegen sollten wir alle Schulen schließen. Und das würde der Gesellschaft gut tun, weil ich kritisch nachdenke. Ja, so kritische Theorie ist so ein Ding, dass du einfach alles, was du aussagst, ist immer wahr für dich und das ist ja das, worum es hier geht. Es geht ja nicht darum, dass es irgendwie einen anderen betrifft. Weißt du, wenn das da drüben passiert und Leute sich da streiten, ist okay. Ja, wenn es dich betrifft, ja, dann ist es schlimm. Dann ist nicht gut. Ja. In den Kommentaren steht wieder Abel Strohmann. Ja, klar. Ja, natürlich, aber, ja. Aber das ist ja auch wiederum hier eine voll hier diktatorische Ansicht hier, dass der Abel hier Strohmann, ja, das ist seine Ansicht. Das ist ja, vielleicht bin ich Bildungsprekariat und bin einfach dumm und krieg's besser nicht hin und ihr tut mich class-shamen, weißt du? Weißt du, aber dann gibt's halt einfach wirklich Crenshaw, die mit dieser Intersektionalismus-Kacke da hinkommt und meint hier, dass die hat dann so ein intersektionales Diagramm gezeichnet, weißt du, wer wen unterdrückt. Und dann hast du dann Leute, die gebildet sind, die unterdrücken Leute, die nicht gebildet sind. Nicht mal aktiv irgendwie so von wegen, ich nehme dir dein Schulgeld weg, ne? So, sondern durch die Existenz von gebildeten Leuten, ja, naja, sind aber die Ungebildeten diejenigen, die die Opfer sind, weißt du? Und das ist so schlimm. Das kommt ja auch von der Binarität. So Bildung und ungebildet sind dann zwei binäre Wörter. Das eine Wort erhält nur dadurch eine positive Aufwertung, dadurch, dass es ein anderes Wort eine Abwertung hat. Und nach dem Konzept sind ja auch immer alle Minderheiten sozusagen minderwertig in Anführungszeichen. Und deswegen tut sich ja auch der Multikulturalismus stark auf die Postmoderne berufen, zumindest in seinem soziolinguistischen Konstruktivismus, wo man dann aus der Postmoderne ein paar Konzepte rausfischt, wie eben, ja, die Minderheiten brauchen Sonderrechte, weil es in der Gesellschaft sonst nicht zugeht, weil per Definition die Mehrheit immer es einfacher hat wie die Minderheit. Obwohl du in der Gesellschaft das am Ende nicht weiß. Es gibt Minderheiten, denen es verdammt gut geht, Minderheiten, denen es verdammt schlecht geht. Also, okay, yeah. Aber ich finde es gut, dass die BPB hier wenigstens mal einen Absatz lang auch kritische Menschen in dem Zusammenhang zu Wort kommen lässt. Wie den Erwachsenenbilder Paul Tschupke, der kritischen Theorie bescheinigt, dass ihre umfassenden Welterklärungs- und Weltveränderungsversuche sind sowohl historisch praktisch als auch im theoretischen Geld und Geltungsanspruch weitgehend relativiert oder gescheitert. Oder hier der Politdidaktiker Wolfgang Sander kritisiert nicht die theoretischen Ansätze selbst, sondern den Mix bei der Begründung der kritischen politischen Bildung. Er schreibt, die Begriffe einer kritischen Theorie erscheinen hier als eine Art Sammelbegriff für heterogene und einander widersprechende Theorieansätze. Also eigentlich das, was du eben gesagt hast, Abel, dass hier Zeug verquirlt wird, wo sich die Urheber wahrscheinlich wochenlang drüber fetzen könnten, wer recht hat. Ja. Aber die Damen und Herren nehmen sich halt das raus, was ihnen in ihren Kram passt und was ihre jetzige gerade Stoßrichtung irgendwie unterstützt und los geht's. Ja, ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Bauchladen auf dem Oktoberfest. Da läuft jemand rum, hat in seinem Bauchladen ein paar Klopfer, ein paar Zigarillos, ein paar Zigaretten und dieser Bauchladen, der hat verschiedene Konzepte drin liegen. Konzepte von der kritischen Theorie, es sind klassisch orthodoxe marxistische Konzepte, das sind poststrukturalistische, strukturalistische, postmoderne Konzepte drin und dann kommt eine politische Bewegung wie der Multikulturalismus oder die Progressiven und dann nehmen sich die Progressiven sozusagen einen Jägermeister und einen Zigarillo raus und die und eine weitere Gruppe nimmt sich, ich weiß nicht, Wodka, Feige und eine Zigarette raus. Und so tun sie sich an verschiedenen Konzepten bedienen, die aber vorher schon wenig Sinn gemacht haben, gescheitert sind, die vielleicht intellektuell, theoretisch interessant sein können, aber halt nicht wirklich umgesetzt werden können. Und dann verwurschteln sie das und dann hast du einen SJW dastehen, der rumschreit, Intersektionalität, all white men have to die. Also weißt du, ja, also Sie ja, das war eine kritische passiert. Oktoberfest-Theorie von Abel. Ja, genau. Ja, und du weißt ja auch, seit neuestem wissen wir auch, dass man die Männer, die Weißen, nicht nur töten sollte, sondern sie auch nach dem Tod noch kastrieren und ihre Geschlechtsteile an Schweine verfüttern, wie das eine Professorin aus den USA diese Woche ausgedrückt hat. Ja, habt ihr richtig gut. Twitter hat es übrigens nicht löschenswert gefunden. Ist gut. Ja, aber hier, ja, postmoderne Theorie, Dekonstruktion des Subjektes. Ein Aspekt, der bisher sich noch zu wenig diskutiert wurde, ist der Versuch, postmoderne Ansätze für die politische Bildung fruchtbar zu machen. Oh, vor allem in Bezug auf die Vorstellung vom Menschen als Subjekt. Postmoderne, auch poststrukturalistische Autorinnen und Autoren dekonstruieren das Subjekt. Das heißt, sie stellen die Annahme, dass der Mensch ein autonomes Subjekt ist, noch radikaler in Frage als Marx und die kritische Theorie der Frankfurter Schule, die auch schon von einer Entfremdung des Menschen ausgegangen waren. Da kann man es aufklappen, falls du da noch mehr willst. Also der Mensch ist kein autonomes Subjekt, oder was? Das heißt, wir sind alle Schafe. Nee, dass der Mensch ein autonomes Subjekt ist, weißt du, aber das geht dann noch krasser drauf, dass du halt, Marx hat dann halt drüber geschrieben, wie in den ersten halt Fabriken, so Manufaktur und so, dass wenn früher halt ein Typ einen Stuhl gemacht hat, dann hat der da den Wert halt von dem Stuhl irgendwie besser kennengelernt, besser begriffen, weißt du, und wusste dann, was wo ist, ne, und hat den Stuhl halt besser machen können, so gesehen, hat Marx behauptet, aber im Vergleich zu irgendeiner Fließbandarbeit ist es so, dass der Arbeiter dann immer nur ein Bein dran baut und das ist dann wirklich eine Entfremdung des Menschen zu dem, was er produziert. Und deswegen ist es nicht gut. Ja, so. Marx hat es auch noch erweitert um die Idee, dass sozusagen dein gesamter Charakter und du als Mensch, dass du verkommst und ein falsches Bewusstsein durch diese Tätigkeit erhältst. Also dadurch, dass du immer weniger Arbeitsschritte sozusagen in der Arbeitsteilung dann übernimmst, was auf der einen Seite zu Produktivitätssteigerung geführt hat nach Adam Smith, aber Marx meinte halt, es führt zur Entfremdung und hat das aber so weit getrieben, dass er meint, dass dadurch entsteht ein falsches Bewusstsein. Und ihr habt doch bestimmt schon mal den Begriff gehört, Consciousness Raising. Ja, daher kommt das. Also du hast dein falsches Bewusstsein und dann tust du dein Bewusstsein erweitern, Consciousness Raising, was ja die SJWs, die Progressive, die Multikulturalisten auch immer alle machen. Und daher kommt der Begriff. Also hier mit der Dekonstruktion des Subjekts, dann hast du dein Heterotopia nach Michel Foucault, wo es dann sozusagen eine Kultur gibt, die keinerlei Zentrum hat, wo du sozusagen alle Subkulturen können nicht miteinander sprechen, können keinen gemeinsamen Nenner finden, haben nichts miteinander zu tun. Und die Idealidee, wie sozusagen die Gesellschaft aufgebaut ist, ist, dass du überall kleine Subkulturen hast und es keine größere Kultur gibt, Idee gibt, die Menschen zusammenhält. Bei uns wäre es der Liberalismus, der sozusagen das Grundkonzept ist, was den Staat zusammenhält, was sozusagen den Leuten sagt, ihr könnt ein bisschen links wählen, ihr könnt ein bisschen rechts wählen, aber der Liberalismus ist sozusagen der Grundkonsens. Und im Heterotopia hast du keinen Grundkonsens, sondern hast du sozusagen den Dissens, die Differenz. Und die hast du dann, und das ist dann gut, weil Gründe. Und er hat es das erste Mal benannt in seinem The Order of Things. Also, ja. Und auch die Idee von Dekonstruieren, ja. So, da könnte man sich dann fragen, ja, wozu diese Dekonstruktion? So, warum dekonstruieren, ja? Denn dann versteht man einfach, okay, Moment, man macht das mit westlichen Werten und westlichen Kulturen und westlicher Zivilisation, ja. Man macht das mit Leuten, die so gesehen geschichtlich irgendwie für Kolonialismus verantwortlich waren und es quasi immer noch so sind, ja. Aber dann ist halt die Frage ja trotzdem so, wieso macht man das, ja? Und ja, dann kommen so Sprüche raus wie, keine Ahnung, die Familie ist die Keimzelle des Faschismus. Ja, so. Das Ding ist ja auch mit dem Dekonstruktivismus, also die Sache ist so, französische Intellektuelle haben die Aufklärung angegriffen mit ihren Ideen und die wurden inspiriert von deutschen Denkern und diese deutschen Denker, die haben sozusagen den Vorschuss gegeben für faschistische Ideen in Deutschland. Und als der Zweite Weltkrieg vorbei war, haben die Deutschen gesagt, die Aufklärung, die ist super klasse und in Frankreich ist sozusagen die Kritik an der Aufklärung hochgebrodelt. Und das war dann die Postmoderne. Und daraus entstanden ist dann die Dekonstruktion und die ist dann nach Amerika geschwappt. Die haben es dann nochmal weiter uminterpretiert. Und aus der Dekonstruktion ist dann Literary Criticism geworden, also du hast in den Universitäten, wo du den Menschen die wichtigsten Schriften der gemeinsamen Zivilisation beibringst, also wo du die, sozusagen die Geschichte des Westens, der westlichen Zivilisation den Menschen erklärst. Dort hat man angefangen mit Dekonstruktivismus, sozusagen in dann Shakespeare Vergewaltigungsideen reinzulesen oder zu sagen, dass die newtonischen Gesetze in der Physik, dass das Vergewaltigungsanleitungen sind. Und sozusagen hat dann die Dekonstruktion dazu geführt, dass das, was man früher im Literaturbereich in der Universität hat, jetzt eine Umdeutung hat jedes Mal, dass man versucht, was anderes reinzulesen. Wie war das für die Homosexuellen damals? Oder war das jetzt wieder der weiße Mann, der was schlecht gemacht hat? Und dann tut man sozusagen die Hauptleitwerke kritisieren, die sozusagen die Leitkultur ausmachen des Westens. Und da sitzen die seit mehreren Jahrzehnten drin. Ja, also kannst alles kritisieren, außer kritische Theorie, weil die ist unangreifbar, die ist perfekt. Genau. Ja. Was ist denn da jetzt wieder für eine Überschrift? Brauchen Konzepte der politischen Bildung eine, in Klammern, kritische Gesellschaftsdiagnose? Nein. Nein, brauchen sie nicht. Ja, aber ohne die funktioniert der ganze Blödsinn ja nicht. Weil bisher haben wir ja in der Gesellschaft so zusammengelebt, so nach so Grundsätzen wie Rücksicht auf den anderen und irgendwie die eigene Freiheit endet da, wo ich andere irgendwie in ihre Freiheit einschränke und so. Aber natürlich brauchst du eine andere Gesellschaftsdiagnose, wenn du diesen ganzen kritische Rassetheorie, kritische Sexualitätstheorie, kritischen Blabla, wenn du das durchdrücken willst, musst du natürlich erstmal diagnostizieren, dass das alles ganz schlimm und unterdrückend ist. Ohne das geht's ja nicht. Also du brauchst das schon, wenn du die politische Bildung in eine bestimmte Richtung beeinflussen willst. Ja, scroll mal ein Stück weiter. Mal schauen, was der Artikel uns zu dem Thema. Ja, weißt du, Mann, ich weiß nicht, das ist das Bundeszentrale für politische Bildung. Warum? Die Befürworter einer kritischen politischen Bildung eint nicht nur eine Vorliebe für bestimmte gesellschaftskritische theoretische Ansätze, sondern auch eine Vorliebe für kritische Gesellschaftsdiagnosen. Häufig genannte Stichworte sind beispielsweise die Globalisierung und der Neoliberalismus, die beide vorwiegend negativ bewertet werden. Eine prägnante Aufzählung von Schlagwörtern liefert Bettina Lösch. Die Aufkündigung des Wohlfahrtskompromisses, die Entmachtung der Parlamente, die Privatisierung und Informalisierung von Politik, der durch Globalisierungsprozesse verstärkte Konkurrenzgedanke der Lohnabhängigen, der Unternehmen, der nationalstaatlichen oder lokalen Standorte, der Universitäten etc., die zunehmende Polarisierung von Arm und Reich, die langfristige Senkung der Reallöhne und Veränderung von Arbeitsverhältnissen, die zunehmende Verschuldung öffentlicher Haushalte bei gleichzeitiger Steuersenkung und Vermögenden und steuerlicher Belastung der unteren Einkommensgruppen, die Verschlechterung im Ausbildungs- und Bildungsbereich, die Normalität und Alltäglichkeit von Rassismus und Sexismus, um nur einige Kennzeichen der gegenwärtigen Phase bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaft zu benennen. Lösch 2013. Oh. Richtig. Ja, weißt du, so, was sind das denn bitteschön? Mann, Karthago muss sterben, weißt du, keine Ahnung. Kapitalismus, ja, so, bitte. Non sequitur, meine Fresse. Als ob das ohne Kapitalismus nicht existieren würde. Weißt du, als ob man nicht im irgendwie Sozialismus oder in anderen irgendwie Strukturen, wo Menschen sind, immer solche Sachen hat wie, hey, jemand hat irgendwie mehr als jemand anderes. Leute sind verschieden zueinander. Ja, keine Ahnung, Mann. Es ist auf jeden Fall bürgerlich-kapitalistisch, weißt du, das ist genauso gegenwärtige Phase. Auch das finde ich richtig krass, weißt du, die gegenwärtige Phase. Das heißt, Lösch muss wohl irgendwie denken, dass nach Kapitalismus noch was kommt und ich befürchte, dass ich weiß, was sie damit meint, nämlich so Sachen, wie Marx es beschrieben hat, dass Kapitalismus nur eine Vorstufe ist zum Sozialismus, eine Vorstufe ist zum Kommunismus. Das kann doch nicht sein, Mann. Wie seht ihr das? Hallo? Sind alle weg? Ja, also ich meine, es wird, wenn der Kapitalismus irgendwann mal abtreten sollte, warum auch immer, wird es danach nichts Besseres geben, was die Lebensverhältnisse der Menschen angeht. Also so oder so, ob das jetzt in eine linke oder rechte Richtung abdriftet, wird es danach halt wieder sowas geben, wo eine kleine Gruppe von Menschen, Funktionäre, Kader, halt die Lorbeeren erntet und der Rest der Leute sehen da, wo er bleibt. Ne? Also ich glaube nicht, dass es besser wird, nur wenn wir ein Wirtschaftssystem abschaffen. Ja. Ich glaube, es wäre sinnvoller, das Wirtschaftssystem so weit zu verändern, dass halt die Ungleichheit auf ein erträglicheres Maß reduziert wird. Aber halt, wir haben doch gesehen, wie die Volkswirtschaften im Warschauer Block funktioniert, in Anführungsstrichen haben. Ja? Also ich habe gerade wieder mit einem Kumpel gesprochen, der stammt ursprünglich aus Schlesien und der hat mir eine Geschichte erzählt von Arbeitern, die halt einfach die Maschinen sabotiert haben, wenn sie keinen Bock hatten. Ja? Da musste dann gewartet werden, bis der Spezialist da war und das hat ein paar Tage gedauert. In der Zeit haben die halt nichts gemacht. Einfach, weil du dich ja auch nicht verantwortest. Du verdienst kein echtes Geld. Du kannst dir von dem Geld, das du verdienst, nichts kaufen. Warum solltest du dann arbeiten? Also das sind so da diese ungelösten Probleme in diesen ganzen Theorien. Da gibt es auch ein gutes Beispiel aus China. Bei der Kulturrevolution hat man gesagt, die Bourgeoisie, die tun ja die Proletarier ausbeuten. Und deswegen müssen jetzt alle Autoren, Unternehmer, Ärzte mal zurückstehen und müssen aufs Land körperliche Arbeit machen und müssen was dazulernen. Jetzt geh mal ins Krankenhaus und tu ihn binden, wenn da nur ungelernte Menschen vor dir stehen. Das ist deine Freude. Deswegen sind dann auch viele Kinder eben nicht zur Welt gekommen. Also weil man sozusagen, weil man keine Elite haben wollte, die etwas mehr verdient, weil sie mehr kann und das umsetzen wollte, dass es gerechter zugeht und jeder seinen Teil bekommt. Und das hat dann dazu geführt, dass du halt dann im Krankenhaus warst und da halt niemand war, der was konnte. So. Und das ist dann halt auch, sagen wir mal, nicht so schön. Also wenn du einen Arzt brauchst und der aus politisch-ideologischen Gründen, damit die Gesellschaft gerechter ist, da jetzt halt kein Profi ist, sondern halt jemand, der es nicht kann. Also. Das Schlimme ist ja, dass die Leute, die so ideologisch drauf sind, ihre Konzepte, die hier teilweise auch angeschnitten werden in dem Text, ne, so gut wie möglich aufpassen, nicht auf sich selbst zuerst anzuwenden. Ja? So, wenn du mir hingehst und sagst, guck mal, das Haus da, das ist mit Asbest gebaut und das andere halt irgendwie nicht, wisst ihr so, und dann sagt mir die Person, weißt du was, die sind beide gleich gut, ja, dann soll er doch einfach mal, wenn gesellschaftliches heißt, dass Häuser mit Asbest irgendwie nicht gut seien, ne, so soll er dort mal wohnen und zeigen, dass es nicht gefährlich ist. Weißt du? Ja, so, keine Ahnung, Bleifarbe trinken, weißt du, so, bitte, mach doch. Ja. Zum Beispiel über Unternehmer hat Lenin gesagt, dass jeder kann Unternehmer sein. Unternehmer sein, da brauchst du keine Qualifikation und das beruht nur darauf, dass du Menschen ausbeutest, dass du ein Unternehmer bist und jeder kann das sein. Ja, dann hat man die Unternehmer abgeschafft und die Leute haben halt gehungert, Produktion ist niedergegangen und Lenin war dann so klug oder so pragmatisch und hat die marxistischen Ideen zurückgekurbelt. Die orthodoxen Marxisten haben dann versucht, ihn auch von der Macht zu verdrängen und er hat das dann aber erstmal bestimmte Reformen zurückgedrängt, weil er gesehen hat, direkt nachdem er sie eingesetzt hat, haben sie nicht funktioniert. So. Aber ja, wir müssen Marx unbedingt nochmal lesen, weil ja die Entfremdung und von Marx lernen, da kann man ja viel lernen. Marx ist an sich eine moralische Position, aber eine gescheiterte Theorie von vorne bis hinten. Das ist das Ding. Ja, ich will nicht, dass es den Schwächsten in der Gesellschaft schlecht geht. Nein, das Ding ist aber, dass Marx dir mit merkwürdigen Theorien, die nicht funktionieren, das Gefühl gibt, dass du moralisch was für die tust, denen es nicht so gut geht. Also, ja. Das ist halt echt das Argument von, ich mag dich nicht, weil du erfolgreicher bist als ich, weil du einfach bestimmte Entscheidungen triffst, die ich zu faul bin zu treffen oder einfach nicht treffen möchte, weißt du? So, ja. Das ist ja nicht mehr so ein Ding von, hier Leute, die nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu tun, werden schlechter abschneiden. Das ist ja was anderes. Hier geht's einfach nur um Leute, die sich aktiv entscheiden, nicht die Bildung, die sie bekommen, ernst genug zu nehmen, ja, die sich aktiv dazu entscheiden, mal irgendwie eine Stunde später aufzustehen, weißt du, nicht wie alle zur Arbeit zu gehen, die haben dann einfach so im Kopf einfach das Dissonanz, ja, und dann heißt es hier, warum bin ich nicht genauso wertvoll wie die anderen Leute, die mehr Stress auf sich nehmen, mehr Verantwortung übernehmen, mehr Risiken irgendwie durchgehen, weißt du. Da habe ich einen guten Artikel neulich gelesen, dass pünktlich zur Arbeit zu kommen, wenn es ein Arbeitgeber erwartet, dass das rassistisch ist, weil in bestimmten Kulturen ist es mit der Zeit nicht so eng. Ja, ich meine, du hast dann ja auch dann noch weitere Scheiße in der Art, weißt du, sowas wie, dass wenn du dein Kind ja eine gute Kindheit gibst, ist das irgendwie benachteiligend für Leute, die eine schlechtere Kindheit haben. Es ist so, ja, sorry, aber was soll denn das, ja? Naja, wir sorgen dafür, dass alle nur noch die gleiche Kindheit haben. Vielleicht können wir so eine Jugendorganisation gründen, in die alle eintreten müssen. Und dann kriegen die da erklärt, wie man lebt. Ja, Alter. Ja, das wäre doch gut. Und bitte bedenkt, ja, es geht hier um Bildung. Ja, es geht darum, dass man... politische Bildung, die könnte doch da was machen. Oh mein Gott, als so ein Albtraum, Mann. Albtraum in Textformat, weißt du? Ach, diese Diagnose enthält... Was ist Politik? Was ist Demokratie? Die meisten Befürworter einer neuen kritischen politischen Bildung sind sich einig, dass die politische Bildung einen weiteren Politikbegriff und einen partizipativen Demokratiebegriff benötigt. Auch Wirtschaft, Medien, Familie oder auch Religion, Sport, Freizeit oder Kunst können Gegenstände kritischer politischer Analyse sein. Gamergate! Kulturmarxismus. Was ist denn das für eine Konsumerrevolte, die du gerade ansprichst? Ja. Schreiben etwa Andreas Fürchter und Klaus Mögling. Wenn man wie die kritischen politischen Bildner davon ausgeht, dass die Herrschaftsstrukturen sich auf die gesamte Gesellschaft und bis hinein ins Privatleben auswirken, braucht man einen weiteren Politikbegriff, durch den die Analyse sozialer und gesellschaftlicher Strukturen zu einem wichtigen Aspekt der politischen Bildung wird. Und wenn Linke die kritischen politischen Bildner davon ausgeht, dass die Herrschaftsstrukturen und so weiter und so fort, dann muss die Stasi die auch im Privaten durchsetzen. Ja, also, genau. Das Private ist politisch, in einem längeren Satz zusammengefasst, sozusagen. Ja. Aber die Frage ist doch, wollen die Subjekte das überhaupt? Wollen die, dass ihr Privatleben politisiert wird? Oder ist das nur eine klitzekleine Gruppe von Leuten, die glauben, man müsse das Privatleben der anderen Leute politisieren? Eine kleine Gruppe von Eliten? Von Intellektuellen? Von Wurzellosen? Von Kosmopoliten? Nee, aber... Wobei, und nochmal zu Kultur. Also, wenn wir jetzt eine linke politische Gruppe haben, die sich auf einen Fahrplan geschrieben hat, bestimmte politische Tendenzen durchzusetzen und das auf einen Kulturbetrieb anwenden und versuchen, innerhalb dieses Kulturbetriebes Einfluss auszuwirken und eben bestimmte Verhaltensmaßnahmen ausstellen, bestimmte Rhetorik verbieten wollen und andere Agenda draufschreiben und wollen, dass die Geschichten umgeschrieben werden, zum Beispiel in einem Videospiel, dann würde man das zum Beispiel Kulturmarxismus nennen. Wenn dasselbe im Sport passiert, tue ich mich eigentlich schwer, das Kulturmarxismus zu nennen. Es wäre in Anführungszeichen auch ein bisschen, aber Kulturmarxismus, den wir so gerne verwenden, bezieht sich darauf, wenn so eine Gruppe zusammenkommt, wenn die Progressiven, wenn die SJWs an den Start kommen und sich ein Teil raussuchen, wie zum Beispiel die Comic-Industrie oder wenn sie versuchen, gut, in Hollywood haben sie schon ewig Einfluss, also die ersten Blocklisten für, um Menschen auszuschließen innerhalb von Hollywood, wurde von Linken aufgestellt, die haben damals Leute ausgeschlossen, die nicht links genug sind, aber ja, da habt ihr es. Also, und wenn du eine... Naja, da muss man halt schon noch den McCarthyism dazu zählen, also den gab's auch. Den gab's erst, nachdem die ersten linken Leute ausgeschlossen haben, weil sie nicht links genug waren. Und später gab's dann den McCarthyism, der aber nicht für das in Hollywood verantwortlich war. Da war das House of Un-American Activities verantwortlich, was ein anderes Komitee ist, was aber nicht zu McCarthy zählt, aber oft unter McCarthyism subsumiert wird. Aber war technisch gesehen nicht dasselbe. Wenn du dich an eine Philosophie dran klammerst, die dir sagt, dass nichts wahr ist und nichts falsch ist, dann sind alle Kombinationen von allen Dingen, die es gibt und die es nicht gibt, immer wahr und falsch zugleich. Das bedeutet, du kannst genau dieselbe Aussage, ja, wenn du sie machst, als wahr darstellen. Und wenn jemand anderes dieselbe Aussage trifft, für sich kannst du sagen, das ist falsch. Ja, das heißt, du hast wirklich eine komplette Explosion an allem, was halt nicht möglich ist, mit allem dem, was möglich ist, in allen Kombinationen zu dem, wie es dir gerade passt. Deswegen ist da überhaupt kein Wert drin, so Sachen zu haben. Ja, denn in der Realität hast du halt nicht irgendwie Zustände, wo es regnet und gleichzeitig nicht regnet, so auf demselben Fleck, wisst ihr? Das ist so verwirrend. Neben einem weiten Politikbegriff haben die kritischen politischen Bildner in der Regel einen partizipativen Demokratiebegriff. Das heißt, sie messen der aktiven Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger einen sehr hohen Stellenwert zu. Das halte ich für ein Gerücht, ganz ehrlich. Weil die sagen das zwar immer, die reden von Teilhabe, die reden von Beteiligung, bla bla bla, Zivilgesellschaft. Aber im Endeffekt möchten sie ja nur, dass sich die Leute aktiv beteiligen, die auch ihrer Meinung sind. Alle anderen werden ja bis aufs Messer bekämpft, als Nazis, Rassisten, Sexisten diffamiert. Also das ist alles geheuchelt, was hier sozusagen als Politikbegriff der kritischen Wissenschaftler dargestellt wird. Das ist Quatsch. Sie möchten, was würde ihnen das denn bringen, wenn die möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich aktiv beteiligen würden? Das würde ja noch mehr Kontroverse bringen. Sie möchten doch viel lieber, dass möglichst viele Bürger einfach sagen, okay, ja, Seenotrettung, ja, bin ich dafür, weil sonst ertrinken ja Leute. Sie möchten nicht, dass sich die Leute genau damit befassen. Was geht denn da vor Libyen ab? Ja. Kritisch denken wäre dann befähigt, vielleicht nicht die Seenotrettung, die Leute dazu, dass noch viel mehr Menschen den Versuch wagen, das Mittelmeer zu überkreuzen. Wäre eine konsequente Abschiebung daraufhin nicht eine Möglichkeit, die ertrinkenden Toten auf null zu reduzieren, wie es in Australien stattgefunden hat? Das wäre theoretisch kritisch. Aber ja. Und dann kann man immer noch sagen, nimmt andere auf, die nicht illegal einreisen wollen. Aber halt einfach nur, wenn du das auf null haben willst mit dem Ertrinken, ist es relativ einfach und schnell zu erledigen. Also, und dann kann man sich immer noch streiten, ob Aufnahme von anderen Leuten. Also, die kritischen politischen Bildner wollen politische Bildung deshalb so gestalten, dass sie die Menschen zur politischen Partizipation befähigt und motiviert. Sie verbinden damit die Hoffnung, dass mehr politische Beteiligung zu einer weitreichenden Veränderung der Gesellschaft führt. Ja. Trojanisches Pferd nenne ich sowas. Das ist nicht politische Bildung, wenn man damit versucht, die Leute zur Veränderung der Gesellschaft zu animieren. Politische Bildung ist, wenn ich den Leuten praktisch die Lektionen aus der Geschichte zeige und sage, jetzt denkt mal drüber nach. Ja. Und macht euch ein eigenes Bild. Ja, aber wenn ich halt schon hingehe und von vornherein halt Blocklisten, Deplatforming betreibe und Leuten die Stimme nehme, weil sie was sagen, was mir nicht gefällt, dann ist das nicht politische Bildung, dann ist das Propaganda. Ja. Weitreichende Demokratisierung meint hingegen die Selbstregierung der Bürgerinnen und Bürger und zielt auf Selbstbestimmung der Menschen. Fuck, mit Quoten oder was? Mit Quoten ist ein selbstbestimmtes Leben möglich. Mit Quoten und Verboten kann man eine Selbstregierung der Bürger herbeiführen, oder was? Ich habe gar keine Ahnung, wie das zusammenpassen soll. Ja, weil wir ansonsten nur das machen, was die Männer wollen, und so machen wir dann auch das, was die transsexuellen schwarzen Frauen im Rollstuhl wollen, mit einem Auge. Ja, ja. Genauso. Aber ist Demokratie nicht eben, dass jeder sich entscheiden kann, wie er will? Und hat nicht die SPD gerade wieder gesagt, wir wollen aber 50% Männer und Frauen im Bundestag jeweils. Ist das Demokratie? Nein, sehe die per nicht. Definition nicht. Also das sind die philosophischen Könige der SPD, die Gesellschaft absolut gerecht machen wollen. Das ist doch so dämlich. Es ist wirklich nicht gut. Es ist wirklich, wirklich nicht gut. Es ist genauso, hier weitreichende Demokratisierung, ja. Und dann kommst du wieder mit so Ideen an wie Demokratisierung am Arbeitsplatz. Es tut mir leid. Mittelständische und kleine Unternehmen werden auf jeden Fall pleite gehen, reihenweise, wenn du sagst, ihr müsst jetzt irgendwelche demokratischen Entscheidungen treffen, wenn ihr arbeiten wollt. In der Regel funktioniert ein Kleinbetrieb deswegen, weil sich ein Einzelner den Arsch aufreißt, 14 Stunden arbeitet, jeden Tag, samstags auch oft, nachts nicht schlafen kann, weil das Konto im Minus ist und versucht, neue Aufträge zusammenzubekommen. Manchmal gibt es dann Unternehmer, die es hinbekommen, sich ein bisschen Eigentum anzueignen und dann auch ein paar Häuser zu kaufen, und dann zeigen alle auf die und sagen, oh, guck mal, das ist super easy. Aber die sehen nicht den Schmerz und das Leid von den Unternehmern, die es nicht schaffen, und die, die nur knapp über die Runden kommen. Und wenn du da dann mit Demokratisierung am Arbeitsplatz ankommst, ja, die gehen pleite, Punkt. Also was anderes wird da nicht bei rumkommen. Also. Ja. Und die Gesellschaft hier auch einfach zu den Zeiten der Wahlung. Naja, wenn es dann heißt, ja, Hauptsache nicht für AfD stimmen, ja. Und wenn dann du hinkommst und sagst, ja, ich finde alle Parteien sind irgendwie auf ihre Weise gammelig, so, dann heißt es, ja, du willst nicht wählen, also wählst du dann doch die AfD. So. Nein, tue ich nicht. So, wenn ich niemanden wähle, ja, dann enthalte ich mich komplett aus allem. Das bedeutet schon, dass ich dann mit dem Resultat davon zu leben habe. Okay, ja, aber so, wenn mir nichts schmeckt aus einem Restaurant, dann muss ich nichts bestellen. Das heißt dann nicht, dass ich irgendwie die Abfälle wähle. Ja, so, weißt du, so nein. Aber es ist so, wie Leute dann schon denken. Das heißt, die haben sich selbst oder halt aus einem Bildungssystem die Ideen rausgeholt und glauben da ganz fest dran. Und da sind sie auch nicht bereit, da kritisch zu hinterfragen. Anarcho Nasbell Gang. Also in der Sowjetunion war das sogar noch schlimmer. Ja, in der Sowjetunion war es so, dass es diese ganzen so Verbände gab von Leuten. Und wenn du in einem Mal nicht drin warst, dann bist du in der Gesellschaft überhaupt nicht angesehen. Ich hab neulich die Geschichte von einem 8-jährigen Mädchen gelesen, die sie erzählt hat, als sie dann älter war, hat sie das niedergeschrieben. Die hat ihre Mutter am Bahnhof verloren in der Sowjetunion, und dann wurde sie aufgegriffen, und dann hieß es, du bist nicht dort, wo du hingehörst, also nicht bei deiner Mutter, nicht in der Stadt, wo du sein solltest, und man hat sie in Kindererziehungslager gesteckt. Und das war eine ziemlich scheiß Drecksgeschichte. Also für einfach nur, du bist ein 8-jähriges Mädchen, gehst am Bahnhof verloren und warst dann in einem Erziehungsheim, wo halt Nahrungsmittelrationen einfach sehr bekümmerlich waren. Und wo halt auch eher so ein Herr der Fliegen-Mentalität geherrscht hat. Und ich mir dann einfach nur denke, scheiße, man hat mal die Menschen verheizt. Über Jahrzehnte hinweg. Da kann man bei uns noch davon sprechen, dass man ja froh sein kann, dass es nur so kurz war. Also richtig am Arsch, totalitäre Scheiße. Naja. Aber hey, wie soll sich die Praxis der politischen Bildung denn ändern? Darf ich kurz da nochmal reingrätschen? Ich finde das, was oben drüber steht, noch interessant. Also hier von dem Joachim Detjen. Für ihn ist eine aktive politische Beteiligung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger nicht so entscheidend wie ihre Fähigkeit, die Politik der gewählten Repräsentanten zu beurteilen. Das hängt auch damit zusammen, dass er es für unrealistisch hält, dass der schulische Politikunterricht dieses Ziel erreichen kann. Man sollte nicht erwarten, dass jeder Schüler später als Erwachsener mitmacht, also sich aktiv in die Politik einschaltet. Aber man darf erwarten, dass vernünftig über Politik gesprochen und gedacht wird. Das ist für mich politische Bildung. Den Leuten das Handwerkszeug zu geben, dass sie später, wenn sie Wähler sind und Teilnehmer an der Demokratie, die Politik ihrer Repräsentanten beurteilen können. Ja, du sagst den Leuten nicht, was sie zu denken haben, sondern wie sie Sachen besser verstehen. Ja, du gibst ihnen die nötigen Grundlagen, um Dinge zu verstehen, aber ohne den Zeigefinger. Und genau das ist eigentlich die kritische politische Bildung, der große Zeigefinger, der über alles drüber gehängt werden soll. Ja. Aber ich frage nochmal, wie soll sich die Praxis der politischen Bildung ändern? Ja, wie soll es weitergehen? Es kann ja nicht sein, dass wir hier so einen tollen Text geschrieben haben und dann irgendwie keine Konsequenzen daraus gezogen werden, weil sich keiner irgendwie meldet, das zu machen, ne? Also hier. Ein weiterer Kritikpunkt an den neuen Konzepten für eine kritische politische Bildung ist, dass diese über die konkrete Praxis schulischer und außerschulischer politischer Bildung kaum Aussagen machen. Vergleich Sander Hufer. Der Vorwurf lautet, dass sie sich meist auf die negative Kritik der bestehenden politischen Bildung beschränken. Allerdings gibt es durchaus auch schon Versuche, konstruktive Vorschläge zur Veränderung der Praxis zu machen. Oben bereits angesprochen wurde die Anregung von Helmut Bremer, mit den Lernenden den eigenen Habibitus kritisch zu reflektieren. Ebenfalls unter Berufung auf Bourdieu fordern Annette Kammertöns der Analyse verborgene Mechanismen der Macht auf mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Verborgene Mechanismen der Macht. Verborgene Mechanismen der Macht in Wolken. Ja, verborgene Mechanismen der Macht in irgendwie weißem Rausch. Nein, das könnte, also würde ich sogar fast unterschreiben. Also, weil wäre gut, wenn den Leuten gezeigt würde, wie zum Beispiel NGOs ungewählt die Demokratie beeinflussen oder Organisationen wie die Bertelsmann Stiftung ohne demokratisches Mandat hier oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in der Politik rumstochern darf. Ja, ja. Ja. Und Millionen da reinpumpen darf, dass ihre Ideen besser gesehen werden. Ja, dem würde ich so auch zustimmen. Die Sache ist nur, die Aussage ist viel zu undifferenziert und viel zu weit offen. Das heißt, so Sachen wie im Westen gibt es immer noch eine Vergewaltigungskultur, ja, ist da genauso mit drin. Weißt du, du überlegst dir einfach was und du musst dann nicht wirklich mehr erklären, wieso. So, du musst keine Anhaltspunkte als Beweise finden. Ne? Einfach Korrelation und Kausalität ist dasselbe Ding. Solche konstruktiven, für die konkrete Unterrichtspraxis relevanten Vorschläge gibt es bisher allerdings nur wenige. Hier handelt es sich also offensichtlich um eine Baustelle der neuen kritischen politischen Bildung, und über die Bauten, die hier hoffentlich in der nächsten Zeit entstehen, wird sicher weiterhin streitbar diskutiert werden. Ja, okay, cool. Die wollen also, dass man da Sachen ausbaut und kritische politische Bildung betreibt. Ja. Ich finde es hervorragend. Ich finde es nicht gut. Ich liebe die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe gerade ihre Suchfunktion verwendet. Unter Marx gibt es 250 Ergebnisse. Bei Keynes gibt es 191 Ergebnisse. Für Ludwig von Mises gibt es 6 und für Hayek 36. Wir sind bestimmt alle sehr kritisch. Nee, das heißt, dass wir auf jeden Fall einen linken Bias haben, ein Stück weit. Also zumindest nach den Suchergebnissen. Ich weiß ja nicht, ob der Marx-Text dann kritisch ist oder nicht. Also tatsächlich sich mit den Theorien beschäftigt. Aber ich finde irgendwie Marx 250, Mises 6. Mises hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg hingehockt und hat gesagt, wir haben in den ganzen Ländern, die jetzt Krieg geführt haben, eine Militärökonomie gehabt durch den Krieg, dass man mehr Produktion in Kriegsmaterial umgesteckt hat. Wir haben jetzt alles durchgeplant in der Gesellschaft. Wir werden in den Totalitarismus abdriften, wenn wir nicht wieder in laissez-faire ökonome Verhältnisse zurückrutschen und der Staat weniger die Menschen kontrolliert. Und das wurde dann später sozusagen Grundlage für den freien Westen. So, der Sokram hat jetzt der Mises geschrieben und der Marx, der hat das Buch geschrieben, was der Sowjetunion gedient hat, sozusagen dem Feind im Kalten Krieg. Und bei dem einen hat man 250, beim anderen hat man 6. Finde ich interessant. Ich werde mit euch André Glucksmann, den gibt's da noch nicht mehr. Chris, scroll mal ein bisschen runter kurz. Da ist bei Literatur Joachim Dettjen so ein Zitat, das bin ich gerade. Ich habe auch noch mal schnell geguckt, was Annette Kammertöns denn damit meinen könnte, was sie da in dem Zitat von sich gibt, und habe eine Arbeit von ihr gefunden, die heißt Institutioneller Rassismus in Lehrplänen und Schulbüchern. Eine exemplarische Analyse von Deutungsmustern im Hinblick auf den Inhaltsbereich Migration in Lehrplänen und Schulbüchern. Ist doch völlig klar, aus welcher Richtung der Wind weht. Ja, also. Und ach so, André Glucksmann, haben sie 8 Ergebnisse. Also es war der, wo Köchin und Menschenfresser über Beziehungen zwischen Staat, Marxismus und Konzentrationslager geschrieben hat. Sehr gutes Buch. Also, ich finde ja politische Bildung, finde ich ja klasse. Also, ich bin ja hoch beeindruckt von dem, was sie hier so machen. Von den Quellen her, die ich mir angeguckt hatte, war der erste Name Sebastian Herkommer. Und da stand dann Sebastian Herkommer, ist leider schon verstorben, war ein deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler marxistischer Orientierung. Finde ich hervorragende Quellen, und er hat am Institut für Sozialforschung 1965 promoviert, und zwar als Doktorvater Theodor W. Adorno. Also ich finde es gut, also gefällt mir alles, finde ich klasse, ich finde alles gut, also Super gut. Wollt ihr die totale kritische politische Bildung? Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass es hier, das kommt aus diesem Strang hier, also politische Bildung, Inhalt, Aufgabenfelder, Grundfragen und Kontroversen. Und da haben wir hier Definition, politisches Handeln, Kritik. Ne? Also da kommt es her. Da haben wir das jetzt hier ausgebuddelt. Also das ist eines von den zentralen Sachen überhaupt, mit dieser politischen Bildung halt zu tun haben. Das will ich jetzt auch, du meinst tonangebend, also ja. Tonangebend. Ja, will ich schon sagen, ja. Und was mein Gott. Also nach den Suchergebnissen, die ich jetzt auch hatte für die verschiedenen Denker, also Glucksmann, Keynes, Hayek, Mises und Marx, ist auch klar, woher der Wind weht. Marx 250, Glucksmann 8, Mises 6, Hayek 36, Keynes 191. Ich finde es klasse. Du weißt ja natürlich nicht, ob jetzt hinter jedem Marx-Ding irgendwie nur dahinter steht, war prima oder so. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt große Abhandlungen darüber sind, wie schlecht die DDR gewesen ist oder so. Aber hätte ich zu viel Zeit, fände ich das lustig, das durchzuackern, Alter. Dazu eine Studie zu machen. Sich die politische Zentrale für Unfug mal genau anzugucken. Und dann den schreiben, ob sie es nicht veröffentlichen wollen. Ja, weil das wäre ja dann kritisch, ja, und das wäre dann ja ganz woke, ja. Ja, also. Und dieses hat sie noch irgendwie rausgesucht, ja. Ja, das war interessant. Ich habe da Get Adobe Flash Player. Ich habe da noch nicht reingucken können, aber ich fand sozusagen das Deckblatt sehr interessant. Und das ist aus Politik und Zeitgeschichten, also Zeitgeschichten. Und ich lese einfach mal nur die Überschriften vor. Die Geschichten der anderen, jüdische Geschichte als Geschichte der anderen, hegemoniale Identitätspolitik in den USA. Rassismus als Kontinuitätslinie in der Geschichte der Bundesrepublik, Minderheitengeschichte am Beispiel der Sinti und Roma, gesellschaftsgeschichtliche Perspektiven auf 68, behindert, nicht behindert, Disability History, queere Geschichten und der Holocaust, Diversität und historisches Lernen. Und ich fand es einfach interessant, so, also zum Beispiel dieses, die Geschichte der anderen, ich kenne es als Politik of Difference, Politik der Differenz, wie es so schön auch genannt wird. Und ich werde es mir mal durchlesen und dann euch berichten, ob da Postmoderne drinsteckt. Ich denke ja, ist aber jetzt auch nur eine Vermutung. Also. Ja, wenn ihr euch noch erinnert, dieses mit Holocaust und Queer und so, wir hatten vor ein paar Jahren hier schon mal so ein Video auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da gab es irgend so eine Tagung, wo so eine Gender-Professorin von der Soros-Universität in Budapest da dabei war und die ja auch dazu befragt haben zu Geschlechter, Gender-Studies und Holocaust-Kram, weil das ist ja auch eine von diesen Sachen, die bei dieser Central European University da irgendwie getrieben wurde. Ja, und ich will jetzt keine Wertung gegenüber dem einen oder dem anderen unternehmen. Was mich allerdings immer ziemlich aufregt, ist, dass man in Bezug auf Russland und auf China und auf deren Konzentrationslager sozusagen kaum einen Fokus hat und die Bücher, die dazu erschienen sind, in der Regel immer außer Druck gehen und man in Deutschland immer nachguckt. Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass wir eine Erinnerungskultur haben an sich, aber ich frage mich manchmal, warum das so einseitig auf der rechten konservativen Seite stattfindet, sich mit politischen Verbrechen auseinanderzusetzen und warum die Linke sich so schwer tut, das auf der eigenen Seite durchzuführen, dass man die eigenen politischen Verbrechen anschaut oder generell von der Gesellschaft. Warum sind wir sozusagen auf dem linken Auge blind? Warum haben wir nicht eine Erinnerungskultur auch auf der anderen Seite, die etwas stärker ist? Muss jetzt nicht unbedingt so viel stärker in Deutschland sein, aber ich finde es immer wieder wirklich erstaunlich, wenn ich mir Bücher angucke, die ich lesen möchte, um die Geschichte zum Beispiel vom Gulag zu verstehen, und dann sehe, außer Druck, findest du nur als PDF, gibt's auf archive.org als eine PDF, aber du hast die selten in Druck. Dasselbe ist ja mit der Archipel Gulag von Solzhenitsyn. Seitdem der Peterson rumrennt und die ganze Zeit in jedem dritten Talk sagt, dass man Solzhenitsyn lesen soll, seitdem gibt es das wieder in Druck. Aber an sich war das größtenteils außer Druck. Also, und es war noch eines der bekanntesten. Es gibt viele, viele mehr Bücher in die Richtung. Es gibt auch viele Bücher aus den 20er Jahren, wo man schon absehen konnte, dass bevor Stalin an der Macht war, man bereits auf ein Gulag-System als gemeinsamen Nenner kommt für eine Sowjetunion. Aber ja. Oder einfach nur so historische Tatsachen, die auch überhaupt nicht so groß erwähnt werden, wie die Schlacht von Brest-Litovsk, wo dann die Armee der Russen mit den Nazis zusammen da die Festung eingenommen hatten. So, und dann eine gemeinsame Parade geschmissen haben. Ja, geil, ja super. Ja, aber das ist auch wirklich sehr frustrierend. So, es gibt da viele Gründe für. Ein Grund wäre, dass man dann sagt, ja, guck mal, aber wir sind ja jetzt gerade hier und wir müssen uns an das halten, was in diesem Land passiert ist und nicht das woanders abging, weil das ist Whataboutism, weißt du? What about the 100 million people who died under socialism, weißt du? So was damit? Ja. Ja. So, ja, sorry. Nee, überhaupt kein Verständnis, weil die Leute dann halt hinkommen und sagen, ja, denen ist Menschenleben voll hart wichtig. Und dann sagst du, ja, cool, Menschenwürde, Menschenleben voll hart wichtig ist mir auch, aber guck mal, lass mal nicht die Fehler machen, die da drüben sind. Ja. Ja. Und dann so, hey, das ist aber da drüben. Ja, Alter. Ich möchte auch nochmal dran erinnern, dass die Bundeszentrale für politische Bildung auch dieses eine Festival irgendwie mit Computerspielen da irgendwie unterstützt hat und wo dann Anita Sarkeesy nach Deutschland eingeladen wurde. Letztes Jahr, fast genau vor einem Jahr. Femfrek hat übrigens jetzt Schwierigkeiten, überhaupt auf irgendwie 5000 Views zu kommen, weißt du, und geht ja, halt irgendwie. Ja, es ist ja sogar so, dass die Leute aus der Clique schon mittlerweile, so nach dem Motto, wenn man die kritisiert, schon kommt mit von wegen, ja, die nimmt ja sowieso keiner mehr ernst, also die braucht man ja nicht kritisieren, sozusagen. Ah, das meinst du, ja. Ey, da unten rechts, da ist so ein kleiner Text von Johanna Klatt, Partizipation, eine erstrebenswertes Ziel politischer Bildung. Da ist so ein Spruch, allein schon der erste Satz, der reicht schon, weißt du? So viele Freiheiten, die moderne Gesellschaft auch bietet, in ihr bleiben Ressourcenstarke und Ressourcenschwache unter sich. So, das heißt, was für ein Bild hat die da von unserer modernen Gesellschaft? Denkt sie, das ist irgendwie ein Kastensystem? So wie in Indien. Ja. So, wenn du so geboren bist, dann wirst du auch so sterben. Viel Spaß. Ja, hier also stimmt sicherlich auf eine gewisse Art schon, aber auf eine andere Art auch wiederum nicht. Also zum Beispiel im Internet kannst du dich unterhalten, mit wem du willst. Ne? Und auch in politischen Parteien gibt es natürlich auch irgendwelche Leute, also ich kenne das ja gerade von der FDP, die ein bisschen besser betucht sind. Aber im Endeffekt zählt denen Stimme ja jetzt auch nicht mehr als die Stimme von irgendwem anders. Ne? Also in der Demokratie. Die Fragestellung, welches Demokratiebild haben wir vor Augen, wenn wir mehr Partizipation einfordern, ja, ist ja ganz interessant, weil eigentlich ist ja so eine Demokratie, die reinste Demokratie, wo gibt, ist eigentlich schon die Räterepublik, so von wegen Sozialismus, weißt du, hast du deine Sowjets, das ist ja die reinste Demokratie. Ja, auf jeden Fall, also kann ich so direkt unterschreiben. Die einzigste demokratische Reform ist die, dass Sowjet... Da muss man schon hingehen und sagen, guck mal, so wenn du so ein Ding hast, ja, dann hast du halt Räte und du hast dann theoretisch die Möglichkeit, überall hin aufzusteigen, aber eigentlich hast du da einen viel härteren Druck, um eben, dass Leute dir den Platz abgrenzen, weißt du, dass du dich eben nicht dran beteiligen kannst, weil es dann heißt, ja, du hast dich irgendwie politisch anders entschieden, ja. Was ich noch sagen wollte, ich habe in dem Stream jetzt auch sehr viele Informationen erzählt, zu denen ich jetzt nicht mehr unbedingt noch die Mühe machen möchte, Quellen für diesen Stream anzufertigen. Ich wollte aber ankündigen, dass wir in der Zukunft noch einen Nachfolgestream von die gelbe Angst machen, wo ich vieles von dem, was ich jetzt heute auch zur postmodernen kritischen Theorie gesagt habe, nochmal mit wissenschaftlichen Zitaten untermauere, damit es einfach mal geklärt ist, dass ja, was Kulturmarxismus ist und dass eben sich der Kulturmarxismus verschiedener Ideen und Theorien aus der postmoderner kritischen Theorie halt bedient. Und ich tue das aber nochmal richtig, ich will es einmal richtig schön machen und ihr kriegt die ordentlichen Quellen zum Nachlesen, kriegt ihr. Wenn der Angst 2 der Stream kommt. Und dann, ja, das ist schön. Sehr schön. Aber du hast unter Mauern gesagt, okay, und Worte sind Gewalt, also Mauern müssen eingeschlagen werden, also ja, hör auf, Sachen zu untermauern. Das tut mir leid. Das ist so deine gelebten Erfahrungen. Ja. Nun gut, Kinders, ja. Haben wir es dann soweit. Ach, das oder war der Stream? Ich fühle mich so deutsch und so einheitlich. Oh, sehr gut. Ich fühle mich als Migrant so vielfältig. Das sehe ich kritisch. Merkel. California, über alles. Mensch, Kinder, ich habe die Tage erfahren, dass es einen Marathon in Deutschland gibt, bei dem Bier ausgeschenkt wird. Ich bin aber noch kritisch. Ich weiß nicht, ob die Information richtig stimmt. Aber scheinbar gibt es einen Marathon, bei dem man neben Wasser auch Bier am Seitenstand holen kann. Und ich wollte allen sagen, dass wir für den Marsch von Stuttgart nach Berlin vielleicht mit dem Marathon anfangen als Trainieren. Evel, andere Leute haben einen Bahnhof bei sich in der Stadt. Die brauchen nicht nach Berlin gehen. Oh, wir wollen joggen. Wir wollen einen Marathon pro Tag zurücklegen und in Stuttgart anfangen und in Berlin einnehmen. Ja, aber das ist ja diskriminierend gegenüber den Leuten, die nicht joggen wollen. Die müssen. Was ist mit den Leuten, die schon länger in Berlin leben? Ja. Die müssen sich dann an unsere Buntheit gewöhnen, oder was? Ja. Ich meine, stell dich einfach mal vor, so einfach 1000 Leute, die einfach alle in Richtung Berlin laufen, so ohne ein Wort. Vielfalt liegt in uns, Vielfalt liegt vor uns und Vielfalt liegt über uns. Warum liegt die immer Vielfalt? Ja. Sind wir etwa im Bundestag? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Hm. Und Sonntag ist ja auch noch ein Stream. Ja. Geht in den Wald. Lasst euch nicht gendern. Geht in den Wald. Bis Sonntag. Ciao, Leute. Geht in den Wald. Tschüss. Geht in den Wald. Wald. Wald. Kulturmarxismus. Wald.